Johannes, die Hälfte der Leute verloren, weil sie googeln müssen. Also, wir haben ja die Hälfte der Leute, die wir davor verloren haben, weil du gesagt hast, dass Benjamin Braddock ein ausgemachter Psychopath ist. Okay, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, Plur. Was machen wir jetzt mit diesem Film? Okay. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, hey, hey, hey. Danke, Johannes. Danke. Und jetzt das Ganze bitte nochmal, um einer großartigen Frau der Geschichte Tribut zu zollen, die wegen diesem Film vergessen wurde von Simon und Garfunkel. Ich möchte nochmal das Ganze hören mit Mrs. Roosevelt. Stimmt, ich erinnere mich. And here's to you, Mrs. Roosevelt. Jesus loves you more than you will know. God bless you, please, Mrs. Roosevelt. Heaven holds a place for those who pray. Oh, hey. Eleanor Roosevelt, wir verbeugen uns vor Ihnen. Das tut uns schrecklich leid. Wir haben Ihnen Ihren Platz in der Geschichte, der Musikgeschichte genommen. Ja. Es tut mir so leid. Aber ich glaube, sie hat sonst so viele Plätze in der Geschichte, dass das okay ist, dass sie auf diesen einen Platz verzichten kann. Ihr habt vielleicht schon erraten, was für ein Film drankommt und diese zwar Woche. Die Reifeprüfung. Aus dem Jahr 1967, The Graduate. Blau, möchtest du Tee haben? Oh ja, sehr gerne, bitte. Ein, zwei Stück Zucker? Ja, zwei Stück passen. Zwei Stück, ah. Vielen Dank. Genau, wir werden uns heute einem weiteren New Hollywood Klassiker widmen, nachdem wir vor einiger Zeit über Bonnie und Clyde geredet haben, aus demselben Jahr. Und das ist schon eine Weile her. Ja, das ist schon eine Weile her. Und ich glaube, ich habe in der Ankündigung schon gesagt, dass das hier der Film auf jeden Fall ist aus dem New Hollywood-Bereich, den ich deutlich lieber mag als Bonnie und Clyde und der mich schon sehr lange begleitet und den ich sehr liebe. Okay. Johannes, du kanntest ihn vorher nicht, ne? Ich habe ihn nicht vorher gesehen und alle haben mich immer stirnrunzelnd angeschaut und haben gesagt, aber du magst Filme, wieso kennst du diesen Film nicht? Es ist auch total überraschend, weil es ist eigentlich so ein Film, der in dein Beuteschema fallen würde, würde ich meinen, so zumindest vom Thema und vom Ansatz. Weil ich gerne als 21-Jähriger mit meiner Lehrerin, Nachbarin, mit wem auch immer geschlafen hätte? Oder du meinst wie ist als das? 30-Jähriger mit einer 36-jährigen Frau. Ja. Aber ganz, ganz viele Sachen, zu denen wir noch kommen werden. Und ja, spannend, vor allem, weil ich habe in Vorbereitung auf diese Folge nochmal, um das vorwegzuschicken, einen Podcast gehört, der Miss Bechdel heißt und der den Bechdel-Test für alle, die das nicht kennen, auf Filme anwendet. Ah. Der geprüft wird, wie ein Film feministischen Standpunkten von heute standhalten kann. Ja. Und dieser Film fällt natürlich krachend durch den Bechdel-Test. Natürlich. Kurz, um das nochmal zu sagen, für alle, die es nicht kennen. Unterhalten sich irgendwann mal zwei Frauen miteinander, ohne über einen anderen Mann zu sprechen. Ohne über einen Mann zu sprechen überhaupt. Und ist es plotrelevant? Und ist es, ja genau. Das sind so die drei großen Fragen. Und mittlerweile vom Feminismus unserer Zeit so ein bisschen ergänzt, nicht einfach zwei Frauen, sondern zwei Personen eines marginalisierten Geschlechts. Das heißt, es kann auch zum Beispiel sein, dass non-binäre oder transidentitäre Menschen sich miteinander unterhalten. Ja. Ja, und da fällt dieser Film ziemlich durch und ich glaube, es ist auch ganz spannend, den aus dieser Perspektive auch nochmal zu betrachten. Aber wir werden ganz viel anderes rundherum aufzuwühlen haben und ich würde einfach mal starten. Ja, erzähl mal, worum es geht und dann können wir reingehen. Plastik, es geht um Plastik. Die Reifeprüfung, Originaltitel The Graduate aus dem Jahr 1967 erzählt die Geschichte des 21-jährigen Benjamin Braddock, der gerade das College abgeschlossen hat und den Sommer zu Hause bei seinen Eltern verbringt. Aber der junge Absolvent fühlt sich unwohl in der von Oberflächlichkeiten geprägten Welt der oberen Mittelschicht. Er weiß nicht, wohin mit sich und hat nur ein vages Gefühl davon, dass sein Leben irgendwie anders aussehen soll. Miss Robinson, die Ehefrau des Geschäftspartners seines Vaters, nutzt die Verlorenheit Benjamins gnadenlos aus und verführt ihn. Trotz einigem Widerstand von seiner Seite beginnen die beiden schließlich eine Affäre, die den gesamten Sommer anhält. Aber da gibt es auch noch ihre Tochter, Elaine, mit der ihn seine Eltern nur allzu gerne verkuppeln würden. Bei dem von den Älteren arrangierten Date passiert es dann auch noch tatsächlich, dass Ben sich in Elaine verliebt, was nachvollziehbarerweise alles andere als Begeisterungsstürme bei Mrs. Robinson auslöst. Auf dem Papier eine straightforward erzählte Rom-Com und zumindest meiner Meinung nach sehr viel mehr. The Graduate ist ein ungemein reicher Film. Reich an Bildsprache, reich an subtilen thematischen Einschüben, reich an satirischen Spitzen und einer dichten Inszenierung, die ihn zu einem Wegbereiter und Musterbeispiel des New Hollywood werden lässt. Aber vielleicht siehst du es ja doch eher wie der späte Roger Ebert, Johannes, und erblickst hierin nicht mehr als eine nette, mit dem für seine Zeit skandalösen spielende Tragikomödie. Ich hoffe doch nicht und bedenke bei deiner Antwort, dass du hier einen meiner absoluten Lieblingsfilme vor dir hast. Bitte. Ich hatte noch nie so viel Spaß bei einem Film, den ich richtig schlecht fand. Oh, interessanter Take. Lass hören. Ich finde alles an diesem Film dated. Es ja. ist alles nicht mehr zu ertragen, aber macht streckenweise sehr viel Spaß dabei. Du meinst thematisch vor allem dated, oder? Thematisch dated, aber auch, also natürlich, er hat kameratechnisch viel zu bieten. Ich finde, dass der Kameramann sehr viel gute Arbeit geleistet hat und dass das natürlich nicht großartig dated ist. Also das ist einfach für gute Arbeit. Ja, so. Robert Surtees, der als Kameramann hier ja, und der großartige auch Bilder findet. Viel Arbeit mitgeleistet hat, die der Regisseur hätte leisten sollen, weil der Regisseur einfach mal neu war und keine Ahnung hatte groß. Und Kameramann dann viel einfach mitarbeiten musste und sagen musste, na, wir machen das mal lieber so oder wir machen das mal so. Und ich finde auch, dass viel davon sehr darauf hinweist, dass dieser Mensch, der das gemacht hat, der die Regie geführt hat, sehr naiv an bestimmte Sachen rangegangen ist oder sehr diese, ist auch für ihn eine Reifeprüfung, muss man einfach sagen. Mike Nichols, um den Namen einmal zu sagen, der vor dem Film schon sehr viel Erfahrung im Theater, Comedy und Broadway gesammelt hat. Ja, und was man auch bemerkt, ne? Gerade die Art, Humor pointiert zu inszenieren. Absolut. Timing ist total von alten Sketchen, die er auch gemacht hat, inspiriert. Mhm. Und der davor eigentlich nur einen großen Film hatte, und zwar Wer hat Angst vor Virginia Woolf aus dem Jahr 1966, den ich abgöttisch liebe. Eine der besten Theaterverfilmungen überhaupt. Okay. Und der seitdem aber eine Menge an Filmen gemacht hat, also Catch 22 aus dem Jahr 1970, ja, der ist ja Sodbrennen, Die Waffen geworden, der Frauen, Hautnah, bis zur heutigen Zeit hat er Filme inszeniert und gilt als großer Regisseur. Ich finde, dass dieser Film, es gibt so viele Momente, wo man sagt, oh Gott, das geht nicht, das kannst du nicht sagen, mach das nicht, nein, bitte nicht, furchtbar, ganz, ganz schlimm. Es gibt so viele wirklich schlechte Entscheidungen. Des Films, der Inszenierung und man muss sich dann auch, selbst wenn das Drehbuch da ist, muss man einfach sich hinsetzen und sagen, wir schreiben das Ding irgendwie sinnvoll um. Aber das war halt in der Zeit so auch nicht angelegt. Ne? Man hat bestimmte Sachen noch nicht so gesehen damals, wie ja Roger Ebert das eben auch sagt. Ne? Er hat ihn am Anfang hat er ihn total gefeiert als die beste Komödie des Jahres. Und dann 30 Jahre später hat er gesagt, ja gut, okay, da ist vielleicht einiges dann doch nicht mehr so gut, wie es eigentlich gedacht war. Es ist total ein Film seiner Zeit. Also das kann man schon mal festhalten. Es ist eine Verfilmung von einem Buch aus den 60ern. Mhm. Die Reifeprüfung, die literarische Vorlage ist aus dem Jahr 1963 von Charles Webb. Und ich habe es nicht gelesen, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist es doch ein gutes Stück seichter als der Film. Und der Film selbst ist aus dem Jahr 1967 und hat natürlich diese krassen 60er-Jahre-Themen. Und um das inhaltlich zumindest so einmal mitzugeben, was wir hier betrachten, ist natürlich die Jugend von den Boomern, ne? Ja, die natürlich. Unsere liebsten Feindbilder aus unserer linken Vogue-Bubble als Millennials oder Generation Z oder was auch immer. Ja, vielleicht finde ich diesen Film deswegen auch so Und das furchtbar. Ist ganz spannend auch zu sehen, aus der Perspektive, um nochmal zu dem Bechdel-Test zurückzukommen, da haben sie es ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Naja, wir sehen hier die Jugend von Boomern, die aufbegehren, aber wir wissen ja alle, wie es geendet hat. Ja, genau. Ja. Und ich glaube, das gibt es teilweise in diesem Film auch. Ich glaube, es gibt einige Entscheidungen von der Inszenierung, die das so ein bisschen mittragen, was man subtil darin entdecken kann. Ja. Was aber nichts daran ändert, dass ich deine Position erstmal komplett nachvollziehen kann, wenn man einen Film aus einer heutigen Perspektive betrachtet, aus einem feministischen Standpunkt, aus einem Standpunkt mit der Moral unserer Zeit, sieht man erstmal, wow. Da sind einige Sachen, einige Inszenierungsmuster, einiges an Geschichte, was erzählt wird, was schräg ist, was komisch ist und was auch nicht dadurch, wie der Film es macht, gerettet wird. Ich würde gerne am positiven Ende starten. Am positiven Ende? Nein, nee, nicht am positiven Ende im physischen Sinne, sondern einfach auf der Skala von schlecht bis gut würde ich gerne die positiven Sachen einmal abhaken. Ja. Damit wir damit du ganz viel lästern kannst über den Film. Aber ich finde, die Grundvoraussetzung, den Grundgedanken, den der Regisseur hatte, als er das Buch gelesen hat und gesagt hat, oh, das interessiert mich, den fand ich tatsächlich ziemlich gut. Es geht ihm vor allem um Mrs. Robinson. Und wie ich das so richtig rausgehört habe, geht es den meisten Zuschauern, zumindest in den 60er, 70er, 80ern, vor allem um ihn. Aber auch mir als Zuschauer geht es eher um Mrs. Robinson. Ja. Und finde ich ganz toll, den Gedanken zu sagen, wir haben hier eine Frau vor uns, die sehr wenig von sich selbst hält anscheinend und ein echtes Problem mit Self-Esteem hat und die sich quasi, wie er es gesagt hat, who was now almost parodying herself out of anger with herself for having left who she had been. Mhm. Und die einfach nichts aus dem Leben gemacht hat, was sie hätte machen können. Ja. Und das hätte er aber auch viel besser noch nach vorne holen können. Ja. Warum hat er die Chance nicht genutzt? Er hat so viele gute Ideen, glaube ich, da drin gesehen, die alle aber nicht ausgearbeitet sind. Es gibt zwei starke Szenen, in denen wir diesen, vielleicht drei, in denen wir diesen Charakter Miss Robinson näher kennenlernen. Mhm. Die eine ist, als die Affäre gerade läuft zwischen Benjamin und ihr, wo dieser Benjamin immer mal wieder darauf insistiert, dass sie sich doch mal unterhalten könnten. Mhm. Und dann liegen sie zusammen im Bett und sie ist so ein bisschen genervt davon, weil er will sie kennenlernen und fragt sie so ein bisschen aus, wie, warum sie denn geheiratet hat und wie was passiert ist. Und dann erfahren wir eben, dass sie sehr jung schwanger wurde und deswegen geheiratet hat. Und es gibt wirklich einen traurigen Moment in diesem Dialog. Er will mit ihr über irgendwas reden und sie sagt, ach, ich weiß nicht, dann lass uns über Kunst reden. Ja. Und dann fragt er, ja, was wollen Sie über Kunst reden? Sie sagt, ich habe keine Ahnung von Kunst. Und dann geht dieses hin und her noch so ein bisschen weiter und irgendwann kommt es halt zum Thema Studium. Und dann fragt er sie, was haben Sie studiert? Kunst. Und dann sagt sie Kunst. Mhm. Und zwar dieses Art haut sie mit so einer unfassbaren Traurigkeit und Resignation in ihrer Stimme raus. Und er ist so ein Nullchecker. Er lacht dann noch kurz drüber. Ha, das überrascht mich jetzt. Und dann stellt er fest, oh shit. Ja, ja. Benjamin, unser Protagonist, ist immer ein bisschen langsam, wenn es darum geht zu verstehen, was Menschen um ihn herum empfinden. Ja. Auf jeden Fall in diesem Moment sehen wir Miss Robinson als sehr verletzte, sehr verletzbare Frau, die halt wirklich hier so ein, einmal Bedauern über ihr ganzes Leben, seit dem College rüberbringt und wo man merkt, ihr Leben hätte auch irgendwie anders sein können. Mhm. Und sie versucht sich so irgendwie offensichtlich mit dieser Affäre so ein Stück Freiheit zu greifen. Ja. Es ist ja auch, ein anderer Filmkritiker hat darauf hingewiesen, es ist erstaunlich, ganz am Anfang der Szene, wenn sie zum ersten Mal verführt und sich komplett auszieht und offensichtlich jetzt mit ihm Sex haben will, da ist er ja so sehr zögernd und sagt so, ja, und was ist, wenn ihr Mann nach Hause kommt? Und sie meint, ach, der ist stundenlang weg. Der Mann kommt allerdings nach 5 Minuten nach Hause. Mhm. Wollte sie erwischt werden? Ist es tatsächlich so, dass sie eigentlich ganz schnell diese Befreiung sucht und dass sie ihn jetzt verführen will und sie will eigentlich in flagranti mit ihrem jungen Liebhaber erwischt werden, damit endlich dass irgendwas passiert? Ja. Und die zweite große traurige Szene ist, wenn sie schon in der Kirche sind und Elaine geheiratet hat und Miss Robinson so zu ihr sagt, es ist zu spät. Mhm. Und man merkt diese tiefe Wut, die sie in sich trägt und diese, so eine Art von gehässigem Wunsch, dass ihre Tochter jetzt genau dasselbe Leben wie sie führt, weil es halt einfach so bei ihr so schief gelaufen ist. Ja. Und diese Frustration, als ihre Tochter dann sagt, nee, nicht für mich, ich mach das irgendwie anders und dann wegrennt. Ja, und ich finde, das ist die Stärke des Films, den der Film nicht auskostet, sondern das passiert in zwei Szenen in einem Film, der echt lang ist, also sich zumindest lang anfühlt. Und dann hast du so zwei, drei kleine Momente, wo du denkst, oh ja, komm, wühl darin rum, ich will mich da gerne reinpoolen in diese Teil der Geschichte. Aber nein, er geht in diesen sexistischen Scheiß rein. Im Zentrum steht Benjamin Braddock. Das ist unser Protagonist, ganz klar. Ja, großer Fehler, ganz großer Fehler. Ich würde ihn aber nicht, ich weiß, man kann über diesen Benjamin Braddock sehr viel herziehen. Ja. Ich finde ihn einen sehr spannenden Protagonisten. Ich finde, er trägt auch, er hat mehr in sich, als man auf den ersten Blick sieht. Er ist nicht einfach nur, also um mal dieses Sexistische aufzuwerfen. Mhm. Das sexistische Narrativ ist, dass er halt dieser junge, unschuldige Typ ist, der von ihr verführt wird. Und sie macht das mit allen Möglichkeiten der Kunst. Und er kann dem gar nicht entgehen. Und dann verliebt er sich aber unsterblich in ihre Tochter und sie verliebt sich auch in ihn. Und eben geht es dann darum, mit ihrer Tochter zusammenzukommen, trotz aller Widrigkeiten, obwohl es so viel Kraft von außen gibt, die das versucht zu verhindern, vor allem von ihr. Und dann schafft das am Schluss, Gott sei Dank, und sie heiraten und reiten glücklich in den Sonnenuntergang. Das stimmt ja schon auch nicht, die Beschreibung. Also nichts daran stimmt wirklich. Nee, aber das ist das, was also dieses Narrativ, wenn man sagt, das ist das Narrativ des Films, ist das, was ihn sexistisch und outdated wirken lässt, oder? Ja, aber eigentlich ist er ja mehr als das, wie du sagst. Er ist nicht nur sexistisch, sondern er ist eigentlich auch noch ein Psychopath. Ja. Also es ist schon echt genau, hart. Genau. Und in dieser Geschichte, wo er macht er ganz viele Dinge, die dann affirmativ begleitet werden. Zum Beispiel, dass er sie voll stalkt und sie total belästigt und sagt, jetzt komm, lass uns heiraten und so. Und sie dann dem irgendwie nachgibt. Aber das ist so dieser große Rahmen. Mhm. Ich glaube, was dieser Film subtil immer drin trägt, ist... Ja. Und was in der Endszene dann nochmal sehr stark nach vorne gekehrt wird, dass er eigentlich total verloren ist, dass er total lost ist. Absolut, ja, ja. Und dass seine Versuche, sich zu befreien, dass das auch alles so ein bisschen Placebos sind, dass diese Liebe zu Elaine, die er dann empfindet, dass die auch irgendwie eine Suche nach einem Placebo ist, so wie Miss Robinson ihn benutzt, um sich irgendwie frei zu fühlen, benutzt er halt diese Liebe zu Elaine, diese vermeintliche Liebe. Mhm. Er hat sie ja einmal gesehen bei einem Date. Er benutzt die, um irgendwie da ausbrechen zu können. Und aber seine Ausbruchsversuche bleiben halt auch immer irgendwie so verlorene Ausbrechversuche. Ja, absolut. Er ist jemand, der einfach nicht weiß, wohin. Aber ich kann keine Sympathie mit ihm haben. Das ist ein bisschen das Problem. Ja, aber ich glaube, wenn man dieses Narrativ nimmt, wenn man diese Darstellung nimmt, dann geht es gar nicht darum, dass wir uns mit dem identifizieren sollen oder mit ihm Sympathie haben sollen, sondern einfach, dass wir eine Verlorenheit sehen von einer Generation, die eben in diesem in diesem Wohlstand groß wird. Ja, das ist natürlich Wohlstandslangeweile. Aber ich glaube nicht, dass wir das, und das macht der Film ja, diese Generation auf. Er macht eine Stimme einer Generation auf. Aber das stimmt ja auch nicht. Das ist einfach ein Psychopath und nicht die ganze Generation ist psychopathisch. Der ist einfach echt knallhart psychopathisch, dieser Typ. Der liegt die ganze Zeit im Pool. Wenn jemand fragt, was machst du denn, sagt er, nix, mir doch egal, ich bleib jetzt hier. Der Igel wohnt jetzt hier. Das ist so ein, weiß ich nicht, es ist so, er macht diese eine Ehe kaputt. Dann spricht die Frau einmal von ihrer Tochter und er denkt sich, ach ja, na dann, wenn sie jetzt ihre Tochter schon anspricht und sagt, ich soll das nicht machen, dann mache ich das mal. Völlig absurd und es hat nichts mit Liebe zu tun, weil er sie nicht sieht und sich verlieben kann. Es funktioniert einfach nicht. Die Szene, wie sie erzählt wird, wird nicht so erzählt, dass er sich verliebt. Gehen wir mal kurz in die Pathologie rein. Weil ich kenne diesen Ansatz der Interpretation, dass Benjamin eigentlich ein Psychopath ist. Ah, okay. Finde ich witzig als Gedankenkonzept. Konstrukt finde ich aber absolut fehl am Platz bei diesem Film. Ja, also ich meine, das kann man machen so als satirische Überreizung. Mhm. Aber ich glaube, Psychopathie wird ja als Persönlichkeitsstörung definiert und zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass komplett Empathie fehlt, dass jedes Gefühl von sozialer Verantwortung und von Gewissen fehlt. Ja. Und oft Teil des Ganzen ist, dass sie sehr charmant wirken, dass sie Beziehungen aufbauen, die aber sehr oberflächlich bleiben und dass sie in diesen Beziehungen manipulativ vorgehen. Ja. Also offensichtlich hat Benjamin ja von Anfang an irgendwie ein Gefühl von sozialer Verantwortung, weil er das ganze Zeug mitmacht, ne? Was? Naja, wir sehen am Anfang lernen wir Benjamin als jemanden kennen, der getrieben wird durch die Handlung von seinen Eltern. Und er macht es mit, ne? Ja, gut, okay. Aber das hat ja nichts mit sozialer Verantwortung zu tun. Es hat was damit mit Abhängigkeit zu tun. Ja, Abhängigkeit von seinen Eltern und dem, dass er da irgendwie Essen auf dem Tisch bekommt und dass er dann darüber im Kopf hat. Aber er ist ja schon auch jemand, der in so eine Rolle gedrängt wird, ne? Und er versucht auch irgendwie versucht sich irgendwie damit zu arrangieren, aber ist unglücklich damit. Also wir erleben ihn in seinem Zwiespalt, wie er mit dieser Rolle umgeht und wie er die Erwartungen erfüllen kann, aber es klappt nicht so ganz. Also er wird von seinem Vater unter Wasser gedrückt. Ganz toll übrigens die erste Szene, wenn er mit diesem leeren Blick auf dem Rollfeld sich bewegt. Ja, ja. Und dann sehen wir auch das Gepäck. Und er wird quasi wie Gepäck auf diesem Rollfeld bewegt. Ja. Er kämpft damit irgendwie. Er ist, die soziale Verantwortung bringt ihn ja, ist ja auch mit ein Teil, der ihn in diese Affäre mit Miss Robinson bringt, weil sie sagt, ja, er soll sie nach Hause fahren. Das macht er, weil er sich da irgendwie verantwortlich fühlt. Er, auch wenn er nicht will, geht er mit rein, weil sie ihn da reinlockt. Ja. Naja, wie würdest du das sonst sehen? Also er hat doch, in dem Moment hat er nicht den geringsten Gedanken an eine Affäre oder Lust auf eine Affäre mit ihr. Um Gottes Willen. Aber ich glaube, dass man, also man ist ja nicht gleich perfekt als Psychopath, ne? Also man muss ja auch erstmal lernen. Ja, er macht die Reifeprüfung als Psychopath. Genau. Das ist ein Abschluss. Er muss ja auch erstmal rausfinden, wie funktionieren Menschen denn. Das ist ja das große Ding von Psychopathen, dass sie versuchen rauszufinden erstmal eine ganze Weile und viele brauchen sehr lange. Ihre ganzen 20er müssen die 20.000 Beziehungen durchmachen, um rauszufinden, wie Leute funktionieren und was die hören wollen. Und das ist der Anfang einer solchen Sache unter Umständen. Ich glaube, das ist ein bisschen farfetched. Ich weiß nicht. Dafür gibt es viel zu viele Momente, wo er sich awkward verhält, wo er unsicher ist. Ich glaube auch nicht, dass das irgendjemand beabsichtigt hat. Ich glaube, das ist das große Problem von dem Film ja auch. Ich glaube nicht, dass der Regisseur das wollte oder dass der Drehbuchautor oder der Autor des Buches das wollte. Aber es ist genau so inszeniert und ich sehe die ganze Zeit so einen Psychopathen vor mir und denke mir, what the fuck, Alter. Aber dafür hat er doch viel zu viele Unsicherheiten. Bewegt sich doch viel zu oft awkward und ist unsicher und hilflos. Es gibt doch eigentlich keine auch richtige Psychopathen dürfen unsicher sein. Aber es gibt doch keine richtige manipulative Szene von ihm. Wo ist er manipulativ? Ja, der muss ja erstmal lernen, wie man. Der ist ja, also er sitzt aber ganz, ganz viel einfach da und macht nichts dagegen, was da gerade passiert. Oder man hat ganz oft das Gefühl, okay, ich gucke mir jetzt in diesen Kopf rein und versuche rauszufinden, was denkt dieser Typ. Und ich habe oft das Gefühl, dass er denkt, ich beobachte das jetzt mal und guck mal und ich lerne mal ein bisschen davon und schau mal, welche Richtung das geht und dann gucke ich mal, was mir in den Kram passt. Nein. Ganz viel von dem, was er macht. Er befindet sich doch ständig auf der Flucht. Gibt es einen Moment, wo er eine soziale Situation wirklich beobachtet und versucht, die für seine Sache zu nutzen? Also ich geb dir das, wenn er mit ihr mitgeht, wenn er mit Elaine mitgeht zu ihrem Date mit diesem Jockey-Typen. Ja. Da ist er so, da fragt er sie ja aus über ihn. Absolut. Da könnte man das vielleicht reindenken, aber ich glaube, ich weiß nicht, ich halte das für sehr, sehr weit ausgedehnt. Also ich finde es halt so grundsätzlich in dieser Rolle zu sehen. Schon unglaubwürdig, dass er als völlig psychisch gesunder Mensch diese fast beinahe Rape-Situation von ihr, von Mrs. Robinson, die wirklich sehr drängt, die sich sehr aufdrängt und die wirklich, wo man schon nach der Hälfte sagen möchte, Alter, ruf die Polizei, das geht so nicht, dass der dann später bei ihr anruft und sagt, okay, dann lass uns das mal machen. Welcher psychisch gesunde Mensch macht das? Also natürlich, okay, das muss keine Psychopathie sein, die das Ich glaube, das ist eher ein Gegenteil von Psychopathie. Das ist doch was sehr oft stattfindet, wo wir auch vollkommen zu Recht kritisch drauf gucken, dass dieses Grooming dazu führt, dass Opfer sich darauf einlassen und dann nachher wird gesagt, hey, du hast ja gesagt, du hast doch mit mir telefoniert. Genau, das könnte auch der andere Ende der ganzen Sache sein, da hast du recht. Nur das andere, wer ja sich sonst so verhält, passt irgendwie nicht dazu. Ich weiß nicht, ich find's, vielleicht bin ich auch einfach zu sehr, regt mich das zu sehr auf, dass er Stalking betreibt und das ist definitiv, das findet ja in der zweiten Hälfte statt, nachdem diese ganze Affäre dann rausgekommen ist und wenn er dann Elaine hinterherfährt und ich sehe darin auch irgendwie so einen Versuch auszubrechen. Und aber das Spannende an Benjamin ist ja, dass dieser Ausbruch immer, diese Ausbruchsversuche immer erfolglos bleiben. Mhm. Also er ist ja vom Anfang bis zum Ende ist er ja eigentlich irgendwie ein Getriebener, dessen Hilflosigkeit den Film diktiert. Und es gibt eigentlich nur diesen einen Moment, wo er wirklich Aktionszeiten zeigt und das ist dann wirklich ganz am Schluss, wenn er mit dem Auto zur Hochzeit fährt, um die Hochzeit zu verhindern. Mhm. Und das ist aber auch der Moment, wo er fast nur auf der Straße unterwegs ist und wo ihm am Schluss Benzin ausgeht und wo er dann nochmal zu der Kirche zu Fuß rennen muss und dann haben wir diese Einstellung, wo er rennt und rennt und rennt und er scheint gar nicht anzukommen, weil die Kamera so. Eine gute Kameraführung in dem Moment, ja. Und aber auch dieser Moment des versuchten Ausbruchs endet irgendwie im Nichts. Dafür gibt es dann ja diese sehr berühmte Endeinstellung, wenn er mit Elaine zusammen lachend in den Bus gelaufen ist und dann sitzen sie hinten im Bus und dann guckt er so ein bisschen hilflos, dann lacht er nochmal kurz und dann guckt er einfach nach vorne, dann guckt Elaine ihn nochmal nochmal an, guckt auch so ein bisschen hilflos. Aber weißt du, wie diese Situation entstanden ist? Der Regisseur hat es nur drin gelassen, obwohl es gar nicht geplant war. Aber das ist das Tolle, das ist Mike Nichols. Mike Nichols ist einer von den Regisseuren, die sagen, hey, okay, wir sind fertig und lässt grundsätzlich die Kamera dabei noch laufen. Ja, Ganz viele Szenen in diesem Film sind so entstanden. Ja, also. Ja, ja. Und du kriegst Natürlichkeit heraus aus diesen Momenten, die richtig stark ist. Aber es ist ja von ihm nicht geplant gewesen, dass die dann so ernüchtert gucken. Ja. Es ist natürlich ein guter, also wirklich ein guter Move, das drin zu lassen, absolut. Aber dass er das nicht beabsichtigt hat vorher, zeigt schon so ein bisschen, dass das eigentlich nicht die Richtung ist, die der Film einschlagen wollte. Aber was interessiert mich, was Mike Nichols beabsichtigt hat? Ich beurteile den Film so, wie ich ihn vor mir habe. Ja, ja, ja. Und diese kurz Historie von Johannes und mir, diese Diskussion haben wir sehr, sehr oft. Johannes ist nämlich ein traditioneller Hermeneutiker, um das mal so zu sagen. Nein, und ich bin eher ein Poststrukturalist. So, Johannes haben wir die Hälfte der Leute verloren, weil sie googeln müssen. Die Hälfte der Leute, die wir davor verloren haben, weil du gesagt hast, dass Benjamin Braddock ein ausgemachter Psychopath ist. Okay, unter Ausschuss der Öffentlichkeit, Plur. Was machen wir jetzt mit diesem Film? Okay, liebe Zurückgebliebene. Jetzt hast du es ja auch noch Zurückgeblieben genannt. Verdammt. Nein, also, ich finde das Ende natürlich sehr stark. Da hast du vollkommen recht. Ich finde das total gut. Ich bin so froh darum, dass sie am Ende wirklich so verloren und so, gut, und was machen wir jetzt damit? Da sitzen und Ernüchterung einkehrt. Aber das rettet den Film leider nicht. Weil er so viel auf dem Weg falsch gemacht hat. Also was für mich den Film rettet, ist, dass, ich gebe dir vollkommen recht, die Geschichte, man kann an der Geschichte sehr viel kritisieren. Also ich würde nicht so weit gehen und Benjamin als Psychopathen bezeichnen, aber es gibt sehr viel von seinem Verhalten, was auch vermeintlich affirmativ begleitet wird, was kritisierenswert ist. Eben wie zum Beispiel, dass er so, dass er irgendwann so gar nichts macht, so komplett resigniert hat, einfach, dass er hat keine Idee von Aufbruch oder revolutionärem Verhalten. Also im New Hollywood haben wir das als klassisches Thema, aber in Filmen wie Easy Rider zum Beispiel wird das ja viel deutlicher und viel stärker gezeigt, wie jemand versucht, aus gesellschaftlichen Konventionen auszubrechen. Das versucht er nicht, sondern er wird die ganze Zeit von diesen gesellschaftlichen Konventionen getrieben. Und wenn er dann ausbricht, macht er das teilweise auf absolut ätzende Weise. Ja. Also wie er mit Elaine umgeht, ist einfach das Letzte. Ja, absolut das Letzte. Es ist wirklich alles, was er so tut, was er von sich aus wirklich tut. Moment, ich wollte den Film retten. Wir haben ganz viel darüber geredet, dass er ein Psychopath ist. Was für mich den Film rettet, ist, dass eben die ganze Zeit in der Inszenierung, in jedem Moment diese manchmal subtilen, manchmal auch etwas stärkeren Momente eingeflochten sind, wo wir einfach durch Erzählung, durch visuelle Erzählung tiefer eintauchen in dieses Milieu, in dem er sich bewegt. Also seien es ganz einfache Bilder, wie dass wir diese Taucherfigur haben, mit der er parallelisiert wird, wenn er dann im Aquarium ist, in seinem Taucheranzug und fast in so einer surrealen Szene dann ganz weit verloren im Aquarium ist. Und dann haben wir den Anruf mit Miss Robinson noch sogar die Tonebene von dem Bild danach vorher reingeschaltet. Das zum Beispiel. Oder eben sowas wie, dass er sich wie Gepäck auf dem Laufband bewegt. Dass er da sitzt, nachdem er versucht hat, irgendwie an Elaine ranzukommen, und wir sehen im Hintergrund diesen Gorilla, der genauso dumm da sitzt wie er. Das ist so geil, ja. Es gibt so viele von diesen Momenten der Bildsprache, dass das für mich einfach eine unglaubliche Ambiguität in dem ganzen Szenario erzeugt. Und deswegen eben diese vermeintlich einfache Handlung, er ist der Held, er ist verliebt, er rettet die Frau, dass das eben aufgebrochen wird und dass das eben doch mehr ist, dass wir da eben doch mehr an Charakter haben, mehr an psychischer Tiefe, an gesellschaftskritischer Tiefe etc. Ja, ich meine natürlich, es lässt sich nicht wegdiskutieren, dass dieser Regisseur ein paar sehr, sehr gute Ideen für Momente hatte. Also ich kenne das, wenn man eine Idee hat für eine Szene und sagt, oh ja, das wäre doch jetzt geil. Und dann ziehen wir die Schärfe in dem Moment langsam nach hinten auf die Frau, die gemeint ist. Und dann sickert es bei der Tochter durch, dass es die eigene Mutter ist, mit der er die Affäre hat. Das ist eine super Idee. Ganz toll. Aber es ist halt eine Idee für einen Moment. Ja. Ne? Und mir fehlt halt die richtige, die gute Idee für den ganzen Film. Also für den Kleister. Naja, der Kleister sind zum Beispiel die Montagen, ne? Wenn wir sehen, wie Benjamin diese Affäre hat in dem Sommer. Ja. Und dass es eine vermeintliche Befreiung gibt, eine vermeintliche Selbstbefreiung. Und er dann so hin und her stolpert zwischen dem Hotelzimmer und zwischen dem Pool. Und großartig geschnitten. Also ich weiß ja nicht, ob du... zwischen dem Hotelzimmer und dem Pool. Ja, wenn wir wirklich sehen, wie er vom Pool, aus dem Pool aufsteht und sich ein Handtuch überwirft und geht dann ins Poolhaus und dann kommt er ins Hotelzimmer und dann springt er ins Wasser und dann landet er auf Miss Robinson und sein Vater sagt, was machst du hier? Stimmt, ja, das war toll. Das sind Momente, wo ich auch einfach sehe, dass die Bildsprache es schafft, dieses Suchende und dieses gleichzeitig komplett Stagnierende sehr schön in Einklang zu bringen. Ja, das und stimmt. Das ist eben auch was für mich diesen Charakter ausmacht, dass er eben nicht der strahlende Held ist, der sagt, ich mache jetzt Freiheit. Mhm. So wie das zum Beispiel ein Film, den ich sehr mag, aber ich würde ihn jetzt kritisieren, American Beauty macht, dass er das auf so einer sehr banalen Ebene macht. Wir haben hier unseren Protagonisten und der hat sich jetzt in eine junge Frau verliebt und American Beauty ist fast sowas wie so ein spiegelinvertierte Version von Reifeprüfung, wenn man drüber nachdenkt. Ja. Aber wo das total affirmativ gemacht wird und wo es nicht diese Nuancen gibt. Mhm. Und hier gibt es eben diese Nuancen, dass es nicht einfach nur affirmativ eine Begleitung von einem Freiheitskampf ist, sondern dass gezeigt wird, es ist immer noch alles ziemlich lost. Aber du sagst, dass er das Suchen mit der Stagnation verheiratet, aber welches Suchen? Genau, welches Suchen? Er weiß es ja selbst nicht. Ja, deswegen. Und deswegen kann er auch nicht wirklich suchen. Also ich sehe kein Suchen. Ich sehe einfach nur ein, okay, ich nehme die Situation, passt mir gerade. Ich nehme die Situation, gehe halt immer mal wieder nachts zu dieser Frau, mach das mit. Und sobald sie ihre Tochter erwähnt, nehme ich die Tochter. Es gibt auf jeden Fall diese introspektiven Momente. In diesem Film wird sehr oft I don't know gesagt, sowohl von ihm, später auch von Elaine. Hm. Es gibt ganz am Anfang diesen Moment, wenn sein Vater ihn fragt, was er denn macht. Entschuldigung. Und er sagt so, er denkt drüber nach und er weiß es nicht genau und er weiß nicht, was er will, aber er will irgendwie, dass das Leben anders ist. Hm. Also sein Vater fragt ihn, und was willst du mit deinem Leben machen? Was meinst du? Und er sagt, I don't know, I wanted to be different. Also es gibt fast schon so eine Entfremdung von den Worten, weil er überhaupt nicht die Begriffe findet, um zu sagen, was er genau will. Hm. Und es ist eine Suche, komplett ohne zu wissen, wonach man sucht. Und das ist eben auch diese Hilflosigkeit und diese Orientierungslosigkeit, die er die ganze Zeit mit sich rumträgt. Mhm. Bis zum Schluss, bis zur letzten Szene. Und die finde ich sehr stark, weil es eben nicht dieses optimistische, revolutionäre Bild von einem Helden ist, der es schafft, sich selbst zu befreien, sondern er bleibt einfach hilflos und orientierungslos. Er bleibt ein Spoiled Rich Kid, das stimmt. Ja, er bleibt auf jeden Fall ein Spoiled Rich Kid, natürlich. Deswegen, ich liebe diese Plastikszene, die ist so banal. Er ist auf seinem Geburtstag, wo übrigens nur Freunde seiner Eltern sind, und dann kommt dieser Typ auf ihn zu und sagt, Benjamin, one word. Plastics. Und das ist so ein Moment, wo man denkt, wow, jetzt ist einmal das gesamte Szenario aufgedeckt und wir wissen, worum es geht. Es ist alles Plastik, es ist alles falsch, aber es geht natürlich darum, dass dieser Typ ihm sagen will, investiere in Plastik, Plastik ist die Zukunft. Ja. Was wohl tatsächlich ein guter Tipp war damals. Ja, sehr guter Tipp, ja. Also in den 60ern hätte mal jemand, der den Film gesehen hat, drauf gehört, dann wäre er jetzt reich. Ja. Und ja, es ist natürlich, wir sehen hier eine verwahrloste obere Mittelschicht und wir sehen die Kinder, die genauso verwahrlost sind, die versuchen irgendwie rauszukommen. Und was ist seine Art rauszukommen? Er lässt sich mit der Frau ein, die auch komplett durch ist und ihre Affäre ist komplett durch. Und dann ist seine Art, dass er sich befreien will, dass das Heiraten von Elaine so eine wichtige Bedeutung hat. Mhm. Also es geht ihm gar nicht darum, irgendwie mit ihr zusammen zu sein oder so, sondern das Symbol des Heiratens. Ja, genau. Ist so dieses, und eigentlich läuft er damit ja genau in das Ding rein, was seine Eltern auch machen. Also es bleibt wenig revolutionärer Akt übrig. Und ich glaube, der Film erzählt das auch auf eine etwas subtilere Weise, aber es steckt in diesem Film drin. Ja. Naja, habe ich auch ein kleines bisschen Problem mit den ganzen Zooms, die sie da verwenden. Als Kameramann bin ich, das ist eine persönliche Sache, ich bin kein großer Fan von Zoom-Aufnahmen, es sei denn, es geht darum, wenn irgendwie jemand beobachtet wird oder sowas. Es gibt genau eine Einstellung in dem ganzen Film, wo ich den Zoom gerechtfertigt finde. Wenn er ihr hinterher rennt und sie beobachtet, da gibt es einen Zoom auf sie, wie sie aus der Uni kommt. Das ist wirklich der Stalker-Blick, meinst du? Der Stalker-Blick. Ja. Da funktioniert super und da gehört er auch hin. Aber ich finde so viele Einstellungen, wo sie einen Zoom haben, wo sie einfach nur von ganz nah auf ganz weit ziehen und man sich denkt, ja, das kannst du technisch. Ich bin ganz beeindruckt, aber was für einen Sinn hat das jetzt? Die New Hollywood Filme schaffen waren ja sehr stark von der Nouvelle Vague inspiriert. Und viele Szenen in diesem Film sind auch direkte Verbeugungen vor den Inszenierungen von Godard vor allem, aber auch vor Truffaut. Und die haben, also vor allem Godard hat ja sehr viel mit diesem lebendigen Raum gearbeitet, dass die Kamera sich viel bewegt, dass die Kamera sich im Raum ihren Ort sucht und dass die Kamera fast so ein Protagonist wird. Und das sehe ich auch ganz viel in diesem Film, dass es immer mal wieder diese Dynamiken gibt, die weniger durch die Bewegung der Figuren erzeugt wird und mehr durch die Bewegung der Kamera. Das ist das, was du als störenden Zoom empfindest. Ja, naja, ich finde aber andere Einstellungen wiederum, wo die Kamera sich wirklich physisch bewegt und nicht nur einfach einen Zoom aufzieht, viel besser. Also es gibt so lange, ungeschnittene Einstellungen, die tatsächlich ziemlich geil sind. Ja. Und die Kamera sich wirklich sehr gut von A nach B bewegt, um bestimmte Sachen zu revealen oder, ne? Ja. Also es hat eine Kamerabewegung einen Sinn. Ja. Wenn ich aber keinen Sinn hinter der Kamerabewegung sehe, dann frage ich mich, was soll das da? Hast du ein Beispiel für einen Zoom, der dich gestört hat? Meinst du sowas wie, dass er zwischen ihren Beinen durchguckt? Zwischen den Nein, das ist in Ordnung, das ist eine feste Einstellung. Ja. Ich meine aber solche Sachen wie, wir haben, er sitzt irgendwo im Park, später in einem zweiten Teil, glaube ich, ist das, und dann zieht die Kamera langsam den Zoom auf und er sitzt halt irgendwo in der Stadt. Und und es gibt keinen wirklichen Reveal, weil wir wissen vorher schon, er sitzt irgendwo in der Stadt. Raum. Es gibt keinen. Verlorenheit im Raum? Ja, aber das kann man auch mit einem Schnitt machen. Es gibt keinen Sinn darin, ihn immer weiter verloren wirken zu lassen, weil das ganze, der Film macht das die ganze Zeit schon. Da sind so viele Zoom-Einstellungen drin, dass sie ihre Bedeutung verlieren. Oh, das ist hart. Ja, aber wirklich, also ich habe die ganze Zeit gedacht, wo willst du damit hin? Also natürlich, wenn du es einmal ordentlich einsetzt und mir damit was erzählst, gerne, aber nicht in der Ausführlichkeit. Okay, habe ich gar nicht als so störend wahrgenommen. Also es passiert sehr viel auf einer Kameraebene, auf einer Bildebene. Also ja, es gibt auch ganz tolle Einstellungen. Macht da wirklich großartige Sachen. Ja. Ich habe die Zooms eigentlich, es war eine Handvoll, oder? Also von mehr Zooms reden wir nicht. Ja, weiß ich schon, vielleicht zwei Handvoll. Okay. Weiß ich nicht ganz genau, ich kann es nicht genau sagen. Ja, also da weiß ich nicht, da hat sich jemand irgendwie in so eine Art und Weise zu filmen verliebt, die aber dann nicht unterlegt ist irgendwie, find ich. Okay. Vielleicht habe ich es auch noch nicht verstanden, das kann ja auch sein. Naja, es ist natürlich klar, es ist inspiriert von der experimentelleren Bildsprache aus Frankreich aus der damaligen Zeit oder dann auch aus Italien. Und das wurde ja im New Hollywood sehr viel gemacht. Also wenn man sich die späteren Filme anschaut, ist so, dass sehr viel mit Kamera experimentiert wird, dass mit Schnitt und Montagen experimentiert wird. Ja. Und das macht der Film auf einem sehr hohen Level und sehr viel, also quantitativ sehr viel, ich finde auch qualitativ sehr viel. Ich glaube aber, ich sehe, was du meinst, dass man das natürlich ab einem gewissen Punkt auch als störend empfinden kann, wenn so ständig nochmal was Neues ausgepackt wird. Ah, und jetzt hast du noch das aus der Trickkiste. Ja. Und jetzt hast du mal eine ganz lange gehaltene Einstellung. Jetzt hast du mal eine Einstellung, die fast komplett dunkel ist und du willst einmal alles so reinpacken, was du an Kameramöglichkeit findest. Die anderen Möglichkeiten finde ich eigentlich ganz gut eingesetzt, ehrlich gesagt. Ich fand das Gespräch, was der Typ unbedingt führen wollte mit Mrs. Robinson und das Ganze im Dunkeln stattfindet, fand ich total schön. Ja. Hat mir sehr gefallen. Also das ist ein mutiger Moment, das einfach in der Dunkelheit stattfinden zu lassen, wo jeder TV-Executive sagen würde, Alter, die Leute schalten ab, kannst du bitte das Licht anmachen? Es gibt wirklich auch Szenen, also es gibt viel dieses Experimentieren, aber es gibt auch Szenen, die sehr lange gehalten werden und diese Szene kommt, glaube ich, mit zwei Einstellungen aus. Da wird ein bisschen geschnitten, aber nicht sehr viel und es ist auch nicht so ein krasser Wechsel. Und vielleicht auch ein bisschen grundsätzlich diese Hotelszenen, so ein bisschen Godard natürlich, ein Außer Atem haben wir ja auch diese Hotelszenen. Ich finde die schon gut. Und Mike Nichols hat gesagt, er hasst Overshoulder, weil er findet, dass das so die billigste Variante ist, Dialoge zu erzählen. Und in diesem Film kommt auch tatsächlich keine einzige Overshoulder vor. Okay. Dialoge werden immer gezeigt, indem zum Beispiel eine Person im Profil ist und mit der anderen Person redet, indem eine Person im Hintergrund ist, in der Unschärfe. Ja. Ist okay. Finde ein guter Gedanke. Warum nicht? Wie fandst du denn die eingewebte Musik? weil es ist ja schon sehr auffällig, dass wir diese Popsongs haben, die den Film als Filmmusik strukturieren und die Montagen und Schnitte begleiten. Okay, kommen wir also zur Musik. Kommen wir zu Simon und Garfunkel. Ich liebe Simon und Garfunkel. Ja. Es passt nicht. Es passt überhaupt nicht. Ich finde natürlich Sound of Silence absolut genial. Das war auch der erste Gedanke, den er damit hatte und hat gesagt, okay, diesen Song benutzen wir erstmal, um das Pacing im Film, im Schnitt zu finden und so. Dieser Song wird immer genau richtig eingesetzt. Aber alle anderen Songs, April Come She Will in dieser wunderbaren Poolmontage, also direkt angeschlossen an Sound of Silence, nicht? Nein. Und kein einziger Song sonst. Scarborough Fair? Absolut nicht. Ich liebe Scarborough Fair, ich liebe diesen Song. Ich finde, er passt überhaupt nicht zur Stimmung des Films an der Stelle. Es ist im Schnitt entstanden, ne? Die haben auf die Musik von Simon Garfunkel geschnitten. Genau. Und haben sich dann erst später dazu entschieden. Eigentlich war geplant, dass es einen klassischen, traditionellen Score gibt. Ja. Er gehört auch zu den ersten Filmen, die das so konsequent gemacht haben, so Popsongs in einen Film einzuweben. Genau. Und wir haben es am Anfang schon kurz angedeutet, der Song Miss Robinson war eigentlich als Miss Roosevelt-Song geplant. Ja. Und dann hat Mike Nichols zu, sage ich garantiert den falschen Namen, Paul Simon oder Art Garfunkel, zu einem von beiden hat Simon. Der wohl der Kopf von den beiden war. Ja. Also Paul Simon wird nachgesagt, dass er der weniger umgängliche Mensch, aber dafür der kreativere Künstler war. Ja. Während Art Garfunkel wohl der Nette von den beiden war, der auch nicht so gut Musik machen konnte. Der so ein bisschen los mit allem umgegangen ist und alle immer so, ja, alles gut, machen wir, kein Problem, aber irgendwie. Auf jeden Fall hat Mike Nichols dann zu Paul Simon gesagt, so, jetzt ist der Song über Miss Robinson, nicht mehr über Miss Roosevelt. Ja, aber dem ging natürlich voraus, und das muss man eigentlich erwähnen, dass Paul Simon gesagt hatte, okay, ich sage zu, dir drei Lieder zu liefern, die in diesem Film dann vorkommen sollen. Und er hat einen einzigen Song irgendwie gerade so fertiggestellt. Er war halt die ganze Zeit auf Tour, ne? Und hatte eigentlich gar keine Zeit dafür. Und das hat er aber nicht vorher ordentlich kommuniziert, sondern hat es dann währenddessen festgestellt, oh, das wird wohl nichts. Ja. Und dann hat er ihm halt noch diesen... Es geht um Miss Roosevelt. Es hat nichts mit dem Film zu tun. Und hat ihm ein paar Noten vorgespielt und er hat es wirklich, natürlich, ich hätte als Regisseur auch gesagt, so, das ist jetzt mein Song. Du hast mir drei Songs versprochen, also gib mir diesen verdammten Song. Ich kenne das ja, ich arbeite ja auch manchmal mit Künstlern zusammen und ich will jetzt keine Namen nennen, aber es ist auch so, man zeigt ihnen was, was einfach eine Tech-Demo ist oder so und sagt dann, aber das ist nicht zur Verwertung gedacht, nochmal, das ist nicht zur Verwertung gedacht, wirklich, das ist jetzt nur, damit sie das hier sehen können und guckt nochmal drauf und guckt, was euch so vorstellen könnt, aber das ist nicht zur Verwertung. Und dann hast du mit ziemlicher Sicherheit innerhalb von 24 Stunden einen Anruf, oh, das war ganz toll, das will ich auf jeden Fall da einbauen. Ich will es ganz genau so. Das ist immer riskant, einem Künstler was zu geben und zu sagen, bitte nicht verwerten. Ja, furchtbar. Und ich kann natürlich auch Paul Simon verstehen, dass er irgendwie gesagt hat, hey, ich bin hier unterwegs, ich kann den nicht 24/7 für dich hier und mir das alles. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, die Songs passen überhaupt nicht ins Pacing und nicht in die Stimmung. Nur Sound of Silence passt 100% an jeder Stelle. Ja. Und ich finde es auch overused. Er benutzt die ja immer wieder. Sehr viel, ja. Ich finde, mit Scarborough Fair erzeugt er meiner Meinung nach eine sehr interessante Dynamik, wenn er das Lied anspielt und an Benjamins Verlorenheit und dass er irgendwie mit Elaine reden will. Und ja, man kann drüber reden, ob dieser Dear Elaine-Brief kitschig ist. Ja. Und dann bringt er das Motiv aber immer wieder auf, während er so Elaine hinterher stalkt und dann nochmal versucht, sie anzusprechen. Und dann wird dieser Song einfach 3-4 Mal angespielt. Miss Robinson, der Song, der Titelsong quasi, der wird die ganze Zeit als Motiv immer mal wieder so reingewoben. Es pfeift jemand, das wird so ein bisschen auf Gitarre angespielt. Und bedeutet, wirklich dass gespielt, es in diesem Universum diesen Song gibt. Ja. denk mal drüber nach. Und aber wirklich gespielt wird er erst ganz am Ende, wenn Benjamin dann zur Kirche fährt, um Elaine rauszuholen. Eigentlich spielt Miss Robinson in diesem Moment gar keine Rolle mehr, weil er hat kein Verhältnis mehr. Elaine ist auch Miss Robinson. Ja, also nein. Miss Robinson. Genau. Ja. Nein, stimmt nicht. Sie hat schon Ja gesagt. Oh, nein, dann ist sie aber Mrs. Blonde Hair Golf irgendwas Typ. Mrs. Carl. Was übrigens zur damaligen Zeit wirklich unerhört war, dass er dieses Last-Minute-Rettung vorm Altar ist ein klassisches Trope, auch damals schon Trope, aber nicht nachdem sie Ja gesagt hat. Mhm. Wenn sie Ja gesagt hat, ist es vorbei. Und in der Vorlage, Romanvorlage, ist es davor gewesen. Genau. Und der Film hat sich entschieden, das danach zu machen, was ich ganz okay finde. Was tatsächlich, nett. Also man, warum nicht? Es gibt diese skandalöse Komponente, die mit Sicherheit auch stark zu dem Erfolg des Films beigetragen hat. Der war ja ein Überraschungshit. Und mehrere Dinge, die damals als skandalös wahrgenommen wurden. Das eine ist auf jeden Fall dieses, dass er sie vom Altar wegholt, nachdem sie Ja gesagt hat. Ja. In der gleichen Szene kämpft er mit einem Kreuz. Es ist so geil, ich finde es super. Es gibt ganz viele Leute, die dann so interpretiert haben, und wie die Kirche und Gesellschaften, was wird hier gemacht? Mike Nicholson, naja, es war halt ein Kreuz ja, da. Genau. Ich musste ihm irgendeine Waffe in die Hand geben in dem Moment. Ja, er hat die Dämonen abgewehrt mit dem Kreuz. Übrigens, die Kirche im Allgemeinen fand das nicht so geil, diese Szene. Ja, und der Typ, der da in dieser Kirche war. Diese Kirche im Speziellen auch. Oh nein. Die waren auch... die fanden es total ätzend, dass Dustin Hoffman an dieser Scheibe steht und dagegen haut. Die hatten Angst, dass die Scheibe kaputt geht. Und deswegen haben sie gesagt, der darf dagegen hauen, aber er muss die Arme ausbreiten, damit die Scheibe nicht kaputt gehen kann. Was und dazu führt, dass die Szene wirklich krass aussieht, weil er fast wie so ein Gekreuzigter dasteht mit diesen ausgebreiteten Armen. Die haben sich selbst ein Ei gelegt damit, finde ich. Weil es sieht echt aus wie so eine Kreuzigung, wie so ein nochmal religiöses Bild, was irgendwie, dem nicht entgegenkommt, was sie da wollten. Egal. Okay. Ja, genau, der zweite Skandal natürlich, eine ältere verheiratete Frau, die mit einem jungen Mann eine Affäre hat. Ja, gut, okay, klar. Kommen wir mal kurz zum Alter. Dustin Hoffman war, als der Film gedreht wurde, 30. Er spielt einen 22-Jährigen. Und das ist so, man sitzt davor und denkt sich, der ist doch älter als 20. Noch viel krasser als Dustin Hoffman, der einen 30-Jährigen spielt, ist, dass Anne Bancroft, die seine Affäre spielt, die doppelt so alt sein soll wie er, 36 ist. 35 beim Dreh. 35 beim Dreh. Ist 5 Jahre älter als er. Und das ist schon ein bisschen. Wir haben ja am Anfang schon gesagt, dass der Film aus einer feministischen Perspektive schlecht abschneidet. Mhm. Die hast du jetzt auch in großen Teilen eingenommen, was ich super finde. es ist leider eine Tradition in Hollywood. Mittlerweile hat es sich ein bisschen gebessert, alte Frauenrollen mit jüngeren Darstellerinnen zu besetzen. Ja. Weil du wenn du älter als 40 bist in Hollywood, ist echt so schwer hast als Frau. Das ist hart. Und das ist wirklich so übel. Und dann haben sie Anne Bancroft offensichtlich so auf alt geschminkt auch ein bisschen. Das Krasse ist ja, es gab Optionen für ältere Schauspieler, ne? Ja, ja. Es waren sogar hoch angesehene Schauspielerinnen. Audrey Hepburn hätte es gerne gespielt. Kamen in Frage für Miss Robinson. Audrey Hepburn, Doris Day. Ja, genau, aber Doris Day wollte selber dann noch nicht, weil sie die nackten Szenen nicht wollte. Ja. Und dann auch Rita Hayworth, Judy Garland, Gene Simmons, um nur ein paar zu nennen. Und Ava Gardner war wohl relativ begeistert und wollte wirklich gerne diese Rolle spielen. Und die war halt auch schon älter. Und das wären viele Frauen gewesen, die einfach besser gepasst hätten. Und dann haben sie halt doch wieder diesen klassischen Weg gewählt und haben eine 36-Jährige auf alt geschminkt und einen 30-Jährigen als 20-Jährigen besetzt und gesagt, das ist auch so dämlich. Hier haben wir unsere Altersdifferenz. Und ich meine, sie macht es natürlich großartig, ne? Also die Schauspielerin Anne Bancroft ist fantastisch. Unglaublich gut. Ja. Die hat diese Abgeklärtheit so dermaßen drauf und so richtig gut rübergebracht und verinnerlicht. Ist ganz toll. Sie ist sowieso der Lichtblick des ganzen Films. Es ist krass auch, wie sich ihre Rolle sowohl von der Erscheinung, also von der optischen Erscheinung, wie auch vom Verhalten ändert. Und zwar am Anfang ist sie fast wie so ein Raubtier. Ja. Wenn sie ihn verführt, wenn sie bei ihr zu Hause sind, dann macht sie auch diese Musik an, die wie so eine Horrorfilmmusik ist. Dann wirkt alles so ein bisschen dschungelhaft. Ja. Und sie hat das Heft voll in der Hand. Ja, sie hat auch so Leopardenmuster oder was auch immer hat sie an. Dann gibt es diese verletzliche Seite, die sie zeigt, in der Benjamin auch richtig ätzend zu ihr ist, wenn er sie so ausfragt und sie offensichtlich das nicht machen will. Ja. Und dann in den letzten Szenen ist sie wie so eine geschlagene Frau. Ja, also auch wirklich, dann wird sie müde und ausgelaugt gezeigt und auch so ein bisschen, dass sie so ihre Reflexion über ihr eigenes Leben, dass das durchgeschlagen hat. Ich stimme dir absolut zu. Es wäre total spannend gewesen, noch mehr von Miss Robinson zu sehen, weil sie als Figur super interessant ist. Und ich rechne es dem Film schon hoch an, dass er dieser Figur so viel Raum gibt. In den 60ern war das schon viel. Ich finde, dass der Regisseur das als Initialzündung hatte, überhaupt den Film machen zu wollen, kommt es halt zu wenig durch. Und ja. Und ja, 60er hin oder her oder wie viel soll man, darf man, kann man oder nicht. Aber sie haben ja offensichtlich an ihrer Figur auch am meisten gearbeitet. Ja. Weil sie wirklich alles, was wo sie auftaucht, sitzt einfach. Jede, ja. jede Line sitzt bei ihr. Sie macht das so gut und es ist so psychologisch gut aufgearbeitet. Das fehlt mir bei den anderen Figuren total. Hm. Jetzt habe ich so viel Benjamin verteidigt. Mit so vielen Noten, mit dieser Verlorenheit und ja, ach, schade. Ich weiß nicht, nee. Ich, klar, komm, Elaine, also auch ganz großartig gespielt. Ja, ich finde sie auch gut, aber ja, weiß nicht, sie wird nicht gut eingeführt, es wird über sie am Anfang geredet und plötzlich will er sie irgendwie, verstehe ich das Einführen der Figur nicht. Ja. Wobei ich aber, wie sie es spielt, wiederum finde ich sie sympathisch und will bei ihr sein. Ne? Catherine Ross, total sympathisch. Es gibt auch, um nochmal vielleicht diesen Psychopathen Benjamin zu entschärfen, es gibt ja diese wirklich krasse Szene, wo er sie zum Date mitnimmt und Miss Robinson hat zu ihm vorher gesagt, du gehst nicht mit meiner Tochter aus und auch ihm ziemlich klar gemacht, dass sie ihn für Abschaum hält und nicht will, dass er mit ihrer Tochter zusammen ist, weil er nicht gut genug ist für ihre Tochter. Und er hat zugestimmt, dass er nicht mit ihr ausgeht. Und dann haben die Eltern halt trotzdem das Date arrangiert. Und dann beschließt er offensichtlich, das Date in der Art zu sabotieren, dass er sich wie der letzte Arsch verhält. Mhm. Und fährt dann zuerst mal wie eine Sau im Auto und ignoriert sie einfach. Mhm. Und fährt mit ihr dann in einen Stripclub, wo die Stripperin um sie rumtanzt. Auch ziemlich krass inszeniert, so sehr bunt und sehr laut und Reizüberflutung. Und sie bricht dann in Tränen aus. Ja. Und dann hat er aber Mitleid damit und dann tut es ihm auch leid, wie er sich verhalten hat. Ne? Also er rennt ihr dann ja auch hinterher und entschuldigt sich. Also und küsst sie sofort. Was ist das denn? Empathie, aber Empathie, ne? Also er zeigt doch Empathie in diesem Moment, weil er fühlt sich wie ein Arsch und er versucht sich dann auch noch zu erklären. Und er erzählt ihr dann ja auch von der Affäre, beziehungsweise sie findet es raus, nachdem er in dem Hotel als Mr. weiß nicht mehr genau. Das ist ein Gepäckstück. Ja. Gladstone. Gladstone. Als Mr. Gladstone angesprochen wurde, da ahnt sie das schon, dann erzählt er ja, dass er eine Affäre mit einer älteren Frau hat, ohne ihr zu erzählen, dass es ihre Mutter ist. Ja. Ich finde, ja, natürlich, es ist, aber ich glaube, das will der Film auch da erzählen an diesem Punkt. Es ist komisch, dass er sich innerhalb von einem Date in sie verliebt. Ja, und es ist genauso komisch, dass sie sich innerhalb von einem Date in ihn verlieben soll. Ich finde auch, sie ist reservierter bei dieser Romanze, auch wenn, wenn es ganz klar ist, es gibt diesen Moment, wo es zwischen ihnen irgendwie klickt. Ich mag diese Szene, wenn sie im Auto sitzen und dann das Dach hochmachen, der Musik von den Nachbarn zu entkommen und dann sehen wir nicht, worüber sie reden. Ich bleibe aber völlig, völlig irritiert zurück, weil sie, weil er küsst sie einfach so. Ja. Ja. Und sie tut nichts dagegen oder dafür, lässt es einfach geschehen und ist dann aber auch nicht, das wird nie wieder erwähnt und sie hat auch keine Haltung dazu oder so. Ich finde es ganz seltsam. Ich glaube, es ist wirklich auch was da immer wieder gezeigt wird, ist ihre Verlorenheit, also die sie beide haben. Ja. Dass sich das bei ihr anders äußert, aber sie ist ja genauso ein Spielball von ihren Eltern, von der Elterngeneration wie er. Ja. Auch, dass sie dann offensichtlich sich darauf einlässt, diesen Typen, diesen Karl zu heiraten, den sie quasi gar nicht kennt, der halt irgendwie ein Kommilitone von ihr ist. Den sie mal gedatet hat. Genau, wahrscheinlich auch ein, zweimal. Und ihre Eltern haben ja offensichtlich so... ganz schnell eine Hochzeit arrangiert, dann, damit sie bloß von diesem Benjamin wegkommt. Mhm. Also sie scheint mir da auch so ein bisschen, naja, auch so ein Symbol für diese verlorene Generation zu sein. Ja. Und nochmal, es geht in diesem Film gar nicht so sehr um den Aufbruch dieser Generation, sondern einfach um eine Darstellung ihrer Verlorenheit. Das macht ihn für mich eben auch so stark, dass es gibt diese witzigen Momente und es gibt auch immer so ein bisschen einen Schuss Optimismus, aber letzten Endes bleibt es in dieser Verlorenheit stecken. Mhm. Und dafür ist sie auch ein Symbol. Weil ich meine, was sind ihre große Freiheitsleistungen, dass er an der Scheibe steht und Elaine, Elaine, Elaine ruft und dass sie dann irgendwann nach vorne tritt und Ben ruft und dass sie dann zusammen wegrennen, das sind ihre einzigen Freiheitsleistungen. Das ist nicht sonderlich viel. Nee, wirklich nicht. Das ist kein soziopolitischer Protest, das ist kein Generationenschaffen. Überhaupt nicht. Und ich glaube, das will der Film machen. Ja, aber und warum geht sie dann überhaupt auf ihn ein, weil sie sagt ja durchaus oft genug, nein, ich will dich nicht. Sie sagt nein, sie sagt, ich weiß nicht, sie sagt, sie ist verloren, und er bleibt dran. Ja. Und das reicht offenbar aus, dass sie dann irgendwann irgendwie nachts auftaucht und sich einen Kuss abholt und dann wieder geht? Was ist das denn? Ich verstehe es nicht. Das ist der unrühmliche Teil dieses, definitiv, auf jeden Fall. Ich glaube, man kann das auch so lesen, dass sie halt wirklich genauso verloren ist wie er und genauso hilflos. Dass ihr Nein ihm gegenüber und ihr Ja ihm gegenüber genauso so unmotiviert ist wie sein Nein und sein Ja gegenüber Miss Robinson. Sie sagt irgendwann, I'm confused, und er sagt, don't be confused, we're getting married. Ja, genau. Was ist das? Und dann sagt er noch, lass uns den Bluttest machen. Hast du das mitgekriegt? Was? Sie gehen dann so und unterhalten sich über die Hochzeit und er sagt immer, können wir heiraten? Sie sagt, ja, vielleicht, ich weiß nicht. Dann sagt er, hey, wir können unseren Bluttest machen. Ja. War in den 60ern offensichtlich und ich glaube teilweise in Amerika noch bis heute, dass du irgendeine Erbkrankheit untersuchen musst mit dem Bluttest, um heiraten zu dürfen. Aha. Du wirst auf irgendeine Erbkrankheit wird gecheckt, ob du die hast. Das habe ich nicht verstanden, was damit gemeint ist. Okay. Und ich mag übrigens diese Szene, wenn er vorm Klassenraum auf sie wartet und sie geht rein. Er redet auf sie ein, bla bla bla bla bla, und dann geht sie rein, Ring innerhalb von einer Sekunde, und toll, wie damit Zeit gespielt wird, wie Zeit inszeniert das stimmt, wird. Ja. Aber sie ist halt auch verloren. Ihre Befreiungsversuche bleiben irgendwie an dieser Oberfläche. Und es gibt ja tatsächlich eine Fortsetzung, die 15 Jahre alt ist oder so, irgendwann 2007, von dem Buch, von dem Film. Ach ja, genau. Aber das Buch hat er ja schon lange mit sich rumgetragen. Ne? Genau. Er musste nur die Rechte irgendwie wieder aus Paris freikaufen. Ja. Charles Webb hat eine Fortsetzung geschrieben und dann sehr, sehr, sehr viel später veröffentlicht unter dem Namen Homeschool. Und das spielt in den 70ern, und unabhängig davon, es gibt auch einen witzigen Pitch für eine Fortsetzung in einem großartigen Robert Altman-Film, The Player. Ah, ja, stimmt. Unabhängig davon, man kann sich die Fortsetzung vorstellen, und die Fortsetzung von ihrer Beziehung, und ich glaube, das liegt auch in dem Film, ist nicht sonderlich positiv. Die heiraten und die werden wahrscheinlich, auch wenn sie hier so eine Art Aufbruch hatten, werden die ein Leben führen wie ihre Eltern. Ich glaube, das liegt in diesem Film drin, und ich glaube, das ist das, was ihnen auch bewusst ist, wenn sie da im Bus sitzen zusammen. Und wenn man optimistischere Aufbruchsfilme der damaligen Zeit sehen will, dann ist es, glaube ich, nicht der. Ja, das stimmt vielleicht. Aber er wird so viel gefeiert auch, ne? So, es gibt so viele Leute aus der Generation natürlich auch, aber eben auch aus späteren Generationen, die den Film wirklich als Stimme der Generation feiern und irgendwie so. Und ich weiß nicht, ob denen allen bewusst ist, dass das so ein deprimierendes Bild ist. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, aber das gehört zur Stimme auch von der Generation, dass sie auch ihre Verlorenheit zeigt. Das ist auch der Grund, warum Anfang der 90er Jahre der Crunch so erfolgreich war. Das war auch keine politische Bewegung. Das war auch der Zynismus, der dann in den 90ern nach dem Tod von Kurt Cobain auch so in der Jugendkultur ganz präsent war. Das ist halt auch eine Art von Auseinandersetzung einer Generation mit sich selbst. Auch dieses Resignierende und dieses auch vielleicht auch Zynische und Verlorene, woraus ja auch ein Aufbruch entstehen kann. Ja, gut, natürlich, auf jeden Fall. Dieser Film bewegt sich ja wirklich so an der Schwelle von Vietnam-Protesten. Am Anfang fährt er, als er auf dem Rollfeld ist, fahren zwei Leute an ihm vorbei. Einer ist ein Hippie und einer ist ein Soldat. Und Vietnam-Proteste, Tod von Kennedy ist noch nicht so lange her, und dann Lyndon B. Johnson ist an der Regierung, und dann kommen die Republikaner wieder, und es ist so, es ist eine schwierige Zeit, und es gibt irgendwie so diesen Optimismus und es gibt diese Aufbruchsstimmung, aber eben auch noch nicht richtig. Es gibt auch diese Verlorenheit. Ja. Macht Comedy. Rettet die Comedy das. Weil ich meine, der Film hat sehr viele lustige Momente. Und du hast gesagt, du hattest viel Spaß dabei. Wahrscheinlich meintest du das vor allem. Ich meine genau das. Also er hat wirklich ein gutes Gefühl für so lustige Momente und lustige Inszenierung und Timing und so. Was ich ganz toll fand, war halt wirklich, wie er nervös in dem Hotel nicht weiß, okay, stelle jetzt ein Zimmer, mache ich das irgendwie, Kellner. Er sieht mich nicht. Name ist Robinson. Kellner. Und er kommt innerhalb von einer Sekunde. Es ist so geil. Also solche Sachen finde ich wirklich sehr gut gemacht und sehr gut inszeniert. Und Buck Henry, der Drehbuchautor, als Portier, der misstrauisch wird, weil Benjamin zuerst den falschen Namen schreibt, seinen richtigen Namen, und dann sagt, nochmal neu. Und dann ist der Gladstone hinzuschreiben und den dann ab diesem Moment auf dem Kicker hat und immer mal wieder guckt, was macht dieser Typ da? Es ist wirklich toll. Also ich finde die lustigen Situationen, die auch wirklich so inszeniert und gedacht sind, tatsächlich toll. You are the most attractive of my parents' friends. Ja. Miss Robinson fragt ihn, was er von ihr hält, und sie sagt, und er, ihm, das ist das, was ihm einfällt. Das ist geil. Also es gibt wirklich schöne, tolle Momente, wo man auch denkt, okay, ja, ich glaube, ich war auch echt hilflos als so 18, 19, 20-Jähriger. Oh. Ich war auch einfach echt hilflos. Wenn er sie so küsst und sie dann den Rauch zurückhält, ja, und dann greift er ihr so awkward an die Brust, weil er nicht weiß, was er machen soll, und schlägt den Kopf an der Wand an. Aber dann muss ich mal dazu sagen, wie das entstanden ist. Und das ist nicht, ich finde es nicht so geil, weil Dustin Hoffman hatte diese Idee, ihr an die Brust zu fassen, einfach zwischendurch. Er hat es ihr nicht gesagt. Ja. Sie wusste nicht, dass das passieren würde, und er hat es einfach gemacht. Musste dann lachen, hat sich schnell umgedreht, ist nach hinten gelaufen und hat den Kopf gegen die Wand geschlagen, weil er aufhören sollte zu lachen, weil er wollte für sich das nicht zeigen. Und sie ist offensichtlich auch amüsiert, privat, weil ich das sehe in ihrem Gesicht, als das passiert. Ja. Aber das nicht abzusprechen, finde ich einfach nicht cool. Ist es nicht. Absolut es ist nicht cool. Nein, definitiv. Und er erzählt das so als Fun Fact, weißt du, und es ist so ein bisschen, definitiv nicht geil. Cool. Sowas macht man nicht als Schauspieler, ne? Also ich meine, du hast definitiv mehr Erfahrung, aber wenn man so irgendwas vorhat, was physisch über Grenzen geht, dann spricht man das vorher ab. Das muss abgesprochen werden. Aber das ist tatsächlich ein Thema, was ganz lange nicht besprochen wurde und wo es einfach gemacht wurde. Es gibt so viele schlimme Stories von Frauen, die Sachen erlebt haben, die willst du nicht wissen. Es ist wirklich hart. Und das alles unter dem Deckmantel des freien Schauspielers, der ja in der Situation sein muss, der ja einfach machen können muss, was die Situation gebietet, und dann macht er irgendwelchen Scheiß, der über Grenzen geht, die einfach nicht, das geht nicht. Und es gibt noch schlimmere Beispiele davon, ne? Ja, viele schlimme. Übergriffigem Verhalten. Ja. Also das finde ich halt hart, und das macht natürlich ein bisschen die Zeit klar, in der das gedreht wurde, wo einfach bestimmte Sachen nicht so abgesprochen wurden, nicht so klar waren, nicht so darauf geachtet wurde, dass jeder sich wohlfühlt am Set, weil es irgendwie Konsens war, da einfach das einfach zu machen. Ja, das sind halt leider auch die 60er Jahre, ne? Ja. Ohne dass das in irgendeiner Form entschuldigen würde. Ja. Naja. Are you here for an affair? Entschuldigung. Als er in diese Party auch reinstolpert und dann plötzlich auf dieser Geburtstagsparty stehen, die Leute stellen sich ihm vor, und er ist halt, er funktioniert halt irgendwie und stellt sich dann auch vor, dass er dann irgendwann endlich schafft zu sagen, ich bin überhaupt nicht hier, ich kenne sie auch gar nicht. Auch süß, ja. Es gibt also wirklich viele, viele süße Situationen, die irgendwie lustig und gut inszeniert sind. Was mich einfach auch dazu führt, dass ich den Film nicht ausmache. Aber das ist meistens eher im ersten Teil, ne? Dann, sobald das irgendwie in diese Stalking-Geschichte geht, gibt's nicht mehr so viele Momente, die einem den Film schmackhaft machen und sagen, greif nicht zur Fernbedienung. Ja, nein, ich glaube, diese Stalking-Geschichte, also wie gesagt, man kann die beide Narrative lesen. Ich finde, beide Narrative machen auch Sinn. Also er verhält sich einfach scheiße in dieser Situation. Ja. Die Frage ist halt eher, wie der Film damit umgeht. Ob der Film das rein affirmativ begleitet, was man mit Sicherheit reinlesen kann. Ja. Oder was ich halt eher sehe, dass der Film das auch sehr kritisch kommentiert, wie er sich verhält und wie er plötzlich in ihr die Möglichkeit zur Befreiung sieht. Und für mich ist das stärkste Moment, dass das diese These unterstützt, dass der Film nicht einfach nur affirmativ hier einen Helden darstellt, der seiner Frau hinterherläuft und eine Frau, die nur oft genug gefragt werden muss, bis ihr 10. Nein in ein Ja verwandelt wird. Aber wenn wir schon Abschlussszene. Wenn wir schon darüber reden müssen, ob der Film affirmativ ist oder nicht, finde ich es schon schwierig. Aber Filme können sehr viel im Dunkeln lassen. Finde ich vollkommen in Ordnung, wenn man nicht alles versteht oder nicht alles erklärt oder so. Aber ob jemand affirmativ sexistisch ist, das sollte nicht eine große Frage für große Debatten werden. Stimme ich dir vollkommen zu, aber wenn man einen Film aus den 60ern betrachtet, dann ist es schon eine Leistung. Aber natürlich, es ist eine Interpretationsfrage, und ich denke mir auch so, wie gesagt, mir ist mir scheißegal, was Mike Nichols damals gedacht hat. Ja, okay. Und ich rette das Kunstwerk dann vor ihm auch. Weil ich glaube, der Film hat so viele gute Momente, so viele starke Momente in der Inszenierung, dass da einfach mehr passiert. Ja. Und das dass da einfach auch subtil so viel drinsteckt an kleinen Dingen, wo eben dieses ganze Bild nochmal hinterfragt wird und nochmal gedreht wird. Natürlich gewinnt der Film keine Feminismuspreise, auf keinen Fall. Ich kann jeden nachvollziehen, der sagt, dass der Film hat ein ordentliches Paket an Sexismus dabei. Und auch diese subtilen Sachen retten das nicht. Mhm. Und dieser Film ist aus einer feministischen Perspektive, auch selbst wenn man den Bechdel-Test ignoriert, ist der auf jeden Fall mindestens eine halbe Katastrophe, wenn nicht sogar mehr. Ja. Aber es gibt eben auch die andere Seite von ihm. Mhm. Und das macht ihn für mich immer noch sehr stark. Mhm. Oder um es mit Anita Sarkeesian zu sagen, die ich immer gerne zitiere bei sowas. Ich glaube, es ist beides möglich, bei einem Medium die kritischen Seiten, die kritikwürdigen Seiten zu sehen und die auch klar zu benennen und zu kritisieren und trotzdem das Medium zu genießen und Spaß daran zu haben. Ambiguitätstoleranz. Danke. Ja. Anne Bancroft hat gesagt, dass sie dann doch sehr, sehr, sehr, sehr viele Jahre später immer wieder all die Jahre von ganz vielen Leuten gesagt bekommen hat, du warst meine erste sexuelle Fantasie. Möchte man sowas gesagt bekommen? Wahrscheinlich nicht. Und dabei war es eigentlich, wahrscheinlich haben sie alle auf das Body-Double referiert. Ja, auch das noch. Weil ihre Beine in der berühmten Szene sind Von einem Model, deren Namen mir jetzt nicht einfällt. Und die Nacktszene, das ist auch nicht. Das ist auch eine Stripperin von der Straße quasi. Wie das damals halt auch so üblich war, die meisten Schauspielerinnen haben damals Nacktszenen nicht selbst gespielt, sondern hatten Body-Doubles, die das übernommen haben. Das heißt, wir sehen in diesem Film nicht ihre Brüste oder ihren Bauch. Ja. Wie fandst du denn diese Flashy-Szene? Fandst du das albern? Fandst du das. Nö. Es ist angemessen. Okay. Ich glaube, es ist in Ordnung für den Moment, weil wir ja auch in seinem Kopf sind und das irgendwie. Ja, wir sehen diese ganz kurzen Klimps-Momente, wo er offensichtlich, also er guckt verlegen weg, wenn sie sich zum ersten Mal vor ihm auszieht. Und dann sehen wir wirklich so in Frames kurz ihren Körper aufblitzen und aber auch Brüste, Bauch. Mhm. Und das Skandalöse, was auch mit Sicherheit dazu beigetragen hat, dass der Film sehr erfolgreich war, weil es sowas hat sich damals rumgesprochen. Da gibt es wirklich Nacktszenen zu sehen. Der Hays Code war noch nicht so lange weg vom Fenster. Ja. Und damals war Nacktheit im Kino, selbst wenn es so wenig war, immer noch ein Ereignis. Ich finde lustig, dass Robert Redford unbedingt diese Rolle spielen wollte. Und der Regisseur sich dann mit Robert Redford zusammengesetzt hat und gesagt hat, meinst du wirklich, dass man dir jemanden abnimmt, der Probleme damit hat, Frauen anzusprechen oder mit Frauen erfolgreich umzugehen. Du bist zu charmant. Das ist ein geiler Korb, oder? Also ich würde mich über so einen Korb freuen. Ja. Und Dustin Hoffman, der 20.000 Dollar für die Rolle gekriegt hat, war pleite. Ja. Es gibt Fotos von Dustin Hoffman aus der damaligen Zeit, wie er seinen Arbeitslosencheck nach dem Film ausfüllt. Ja, ja. Aber er hat ja relativ schnell wieder Jobs bekommen. Also, aber es gab diesen Moment, dass er wirklich danach wieder Arbeitslosengeld bekommen hat und wieder arm war. Und er hat in New York gelebt mit nicht viel Geld und einfach einer Absteiger, so wenn man ihm selbst glaubt. Aber er war halt danach wirklich schlagartig sehr bekannt. Ja, war er. Und Dustin Hoffman hat noch so zwischendurch so ein paar Geschichten erzählt. Mhm. Antisemitism is a thing, ne? Ja. Es wurde wohl, Dustin Hoffman war Jude. Mhm. Und einige Kritiker der damaligen Zeit haben wohl sehr Anstoß genommen an seinem Optischen und wie er nicht reinpasst in diese obere Mittelklassfamilien. Mhm. Und dann auch so mit bewusster Referenz auf die Nase. Und sowas. Und ziemlich eindeutig antisemitische Codes benutzt, meine Güte. Um ihn zu kritisieren in dieser Rolle. So dämlich. Ja. Und Jeanne Moreau war übrigens die erste Wahl von Mike Nichols für Miss Robinson. Ja. Eine Französin, weil die Franzosen natürlich den Ruf haben, dass sie sich von älteren Damen verführen lassen. Und es ist so dämlich. Älteren französischen Damen auch reiheweise junge Menschen verführen. Ja, das ist vielleicht auch etwas, was für mich so ein bisschen den Film zusammenfasst. Also so dieses Klischee und dieses Bild davon und darauf dann einsteigen zu wollen. Meine Güte. Alter, mach deine Fantasien in deinem Kopf, aber versuch irgendwie dabei nicht sexistisch zu sein, meine Güte. Ja, erfolgreichste Film im Jahre 1967 und als er veröffentlicht wurde, der dritterfolgreichste Film aller Zeiten, was Finanzen betrifft, also mit über 104 Millionen Dollar Boxoffice, ein totaler Überraschungserfolg. Mike Nichols, Oscar für beste Regie, nominiert für bester Film, bestes Drehbuch, bester Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin, beste Kamera und beste Nebendarstellerin. Ja, Das Geile ist, was für mich das kleine bisschen darstellt, wie in der Rezeption, es gibt diese Liste von besten Filmen und so weiter und da war er 1997 auf dem 7. Platz und 2007, 10 Jahre später, schon auf dem 17. runtergerutscht. Du meinst, das geht jetzt so weiter? Ja, es geht jetzt so weiter. Also es ist halt wirklich innerhalb von 10 Jahren so 10 Plätze einzubüßen, ist schon krass, weil 10 Filme müssen erstmal in 10 Jahren gemacht werden, die wirklich auf so eine absolut besten Liste, besten Filme aller Zeiten, weißt du, da musst du erstmal draufkommen. Statistik, Pornografie. der Film versprüht auf jeden Fall total viel. Ich bin 60er. Und ich sehe das mittlerweile auch mehr. Mhm. Ich finde, es ist trotzdem ein ganz großartiger Film, der uns ganz viel zeigen kann. Zum einen, was man machen kann mit Inszenierungstechniken. Ja, das stimmt. Auch der mit seinen Inszenierungstechniken immer mitreißt, der ein wunderbares Pacing hat zwischen Comedy und Tragedy. Mhm, ja. Und der, und ich mache das immer wieder gerne stark, deutlich mehr Substanz hat, als man vielleicht auf den ersten Blick vermuten würde. Eben gerade in diesen kleinen Ticks in der Bildsprache. Manchmal ein bisschen größer, manchmal ein bisschen subtiler, aber aus dem man auf jeden Fall mehr rausholen kann als sexistischer Film über einen jungen Typen, der mit einer alten Frau eine Affäre hat und dann zum Stalker wird für die Tochter. Und alte Frau ist ja auch so gemein. Alte Egal. Frau, alte, Alter. Wir machen jetzt PC mal vollkommen zur Seite. Top 3 bitte. Unsere Top 3. Ich war ein bisschen awkward mit dieser Liste. Ich auch. Vor allem, weil ich habe irgendwie, Johannes hat gefragt, was für ein Top 3 haben wir? Und ich saß so, ich weiß nicht mehr, wo ich war. Ich war auf jeden Fall so, keine Ahnung, mach mal Old But Hot. Und dann habe ich danach nochmal drauf geguckt und gedacht so, what? Okay, Flo, warum? Dann habe ich die ganze Zeit gesagt, okay, ich muss nochmal schreiben, dass wir was anderes nehmen. Ich muss sagen, hier ist der richtige Vorschlag. Und diese Chance habe ich irgendwann verpasst. Und deswegen haben wir jetzt eine Old But Hot Liste. Oh mein Gott. Und wir werden versuchen, die mit Würde rüberzubringen. Nein. Anne Bancroft ist nicht alt in diesem Film übrigens. Sie ist 4 Jahre jünger als ich. Ja. Also, ja. Aber es nochmal zu sagen, nennen wir es Old But Attractive. Ist es besser? Weiß nicht. Also, ich habe einfach alles rausgenommen an Privatem. Ich habe keine einzige private Präferenz verarbeitet. Außer, dass ich sagen muss, dass Meryl Streep einfach die am würdevollsten gealterte Schauspielerin dieses Planeten ist und die ich immer noch wahnsinnig großartig attraktiv finde. Auf viele verschiedene Arten und Weisen könnte ich auch ganz viele andere Beispiele wie Maggie Smith und so weiter nennen. Wir sind bei Filmen, ich will keine Schauspielerinnennamen, ich will Rollen. Ja, ist vollkommen richtig, kommen wir auch dazu. Aber ich hätte sozusagen sonst Meryl Streep irgendwie gegoogelt und geguckt, in welchen Filmen ist das dann irgendwie Thema oder nicht Thema oder was. So. Aber das habe ich alles gelassen und einfach nur innerhalb des Filmuniversums geguckt, wer findet wen vielleicht hot. Oh, so. Interessant. Okay. Dann, Ich habe keine Honorable Mention, ich bin gerade so auf 3 Filme gekommen. Mir ist deutlich schwerer gefallen, als ich gedacht hätte. Aber ich habe nicht viel nachgedacht, als ich das geschrieben habe. Verzeih mir. Johannes, fang an. Platz 3 stimmt nicht ganz, deswegen fange ich damit an. Sunset Boulevard, weil ich glaube, er findet sie gar nicht so hot. Aber, aber er findet das aber du findest am Anfang sie hot, was sie zu bieten hat, nämlich Geld für ein Skript. Und dann irgendwann will er einfach nur noch weg, aber das gelingt ihm nicht so richtig. Betty Schäfer, ne? Gespielt von. Nee, warte mal. Nee, das war der falsche Name. Norma Desmond. Genau. Norma Desmond, gespielt von Gloria Swanson. Und zwar ein Film aus dem Jahr 1950. Mal schauen, wie alt sie damals war. Sie spielt eine großartige einen Stummfilmstar, die über die Jahre einfach in Vergessenheit geraten ist. 51. 51 ist sie da. Oh ja. Natürlich hat sie immer noch einen gewissen Charme und eine gewisse Eleganz und so weiter, ne? So, die sie natürlich aufrecht erhalten will und irgendwie da versucht. Aber der irre Blick, der sich immer wieder durchdrängelt, den lässt sich nicht leugnen. Der macht diese Hotness ein kleines bisschen kaputt. Mein Platz 3. Mhm. Fiona Good aus American Horror Story. Coven, der Hexenkult. Coven, oh, stimmt. Jessica Lange. Stimmt. Fantastisch attraktive Frau, über 60 Jahre, als das gedreht wurde. Ja. Und in der Rolle, auch in anderen Ablegern von American Horror Story, das ist ja so eine Anthology-Serie, in dem Sinne, dass eine Staffel eine Geschichte erzählt. Ja, ja. Und sie ist eigentlich so Stammbesetzung und ihre Rollen versprühen eigentlich immer sehr viel Sexappeal. Ja, das stimmt. Keine schlechte Wahl, nicht schlecht. Warum ist das nicht auf Platz 1? Dann bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Ja, warte mal, was noch kommt. Bei mir auf Platz 2 ist, weil man da nicht drum rumkommt, Harold und Maud, wo es dann auch nicht unbedingt um körperliche Attractiveness geht bei den beiden, beziehungsweise wird das nicht so erzählt groß, sondern einfach eine intellektuelle Anziehungskraft, die die beiden aufeinander irgendwie zu haben scheinen. Und sie ist einfach großartig jetzt. Die Schauspielerin ist auch toll, die das spielt in dem Film. Also Harold und Maud, sie soll 70 sein, glaube ich. Ja, wie alt war die Schauspielerin? Das weiß ich nicht genau. Schauen wir uns mal an. Harold und Maud aus dem Jahre 1971 und Ruth Gordon hat Maud gespielt. Der Film ist 1971, Ruth Gordon geboren 1896. Das heißt, sie war 74. Wow. Sie war 74, 75 als, ja, sie war wirklich alt. Sie haben tatsächlich geschafft, eine alte Frau, eine alte Frauenrolle mit einer alten Frau zu besetzen. Sehr gut. Yay. Mein Platz 2 und er führt auch keinen Weg dran vorbei. Sean Connery ist einfach mal gealtert wie guter Wein. Und ich musste dann mal schauen, was hat er denn gedreht in den Jahren, in denen er wirklich alt war. Und im Jahr 1999 hat er in Verlockende Falle auch tatsächlich einen Einbrecher-Gentleman gespielt, der auch so diesen klassischen Sean Connery-Sexappeal hat im schicken Anzug elegant. Und da war er dann über 60 auf jeden Fall. Was habe ich gesagt? 99? Dann war er 69. Ja. 69 Jahre alt. Ich muss dazu sagen, dass ich diese ganzen männlichen alten Helden umschifft habe. Weil ich finde, dass wir einfach einen furchtbaren sexistischen Ansatz darin haben, viel zu alte Männer mit viel zu jungen Frauen zu paaren. Also nicht als guckt mal, hier ist ein Age Gap, der irgendwie spannend ist, sondern als, der ist halt irgendwie eigentlich Mitte 50 und kriegt halt jetzt eine 20-Jährige an die Seite gestellt, was als völlig normal dargestellt wird. Während jeder Film, in dem eine ältere Frau mit einem jüngeren Mann zu tun hat, plötzlich so ein Thema ist. Es ist so ein, oh, mal guck mal, wir erzählen jetzt diese spannende Geschichte von der älteren Frau mit dem jungen Mann. Warum ist das andersrum so völlig problemlos? Ja. Gut, das Thema ist jetzt auch, also es wurde viel besprochen und so, das wird jetzt kein überraschen, der jetzt zuhört, aber es ist etwas, was mich immer noch einfach aufregt und wo ich denke, und deswegen habe ich das einfach komplett ignoriert und finde es natürlich schade, dass ich jetzt keinen Mann drin habe, weil es gibt natürlich wie Sean Connery, absolut. Natürlich wäre dann noch, wie heißt er? George Clooney. Ja, George Clooney natürlich zu nennen und so weiter. Es gibt natürlich einen Haufen Schauspieler, die sexy sind in einem Alter, in dem das vielleicht nicht mehr selbstverständlich ist. Ja, aber absolut. Es ist so, also gerade in Hollywood, aber auch sonst in der Gesellschaft werden an Frauen und Männer da ganz andere Standards angelegt. Und deswegen habe ich das komplett rausgenommen und mein Platz 1 ist The French Dispatch. Die Reporterin, die mit dem Revoluzzer eine Affäre hat. Ja, gespielt von der großartigen Frances McDormand. Was du alles im Kopf hast, Plor. Das ist nicht unglaublich. So, French Dispatch 2021. Frances McDormand, 57 geboren. Das heißt, sie war 65, als sie das gespielt hat. Ja. Schön. Ja, von Wes Anderson würde ich jetzt auch nichts anderes erwarten. Ich glaube nicht, dass er jemand ist, der 35-Jährige besetzt, um 60-Jährige zu spielen oder so. Wie das ja manchmal anders gemacht wird. Ich liebe diese Atmosphäre, die die beiden miteinander irgendwie haben. Also für beide ein Gewinn. Ja. Für beide irgendwie ein intellektuelles Fest. Jeder hat natürlich was anderes davon. Aber es ist irgendwie toll. Ich finde, es ist eine super Paarung. Und die beide wissen, okay, das ist jetzt für einen Moment, für den Zeitraum, in dem es passiert, ist das was. Und danach wird es garantiert wieder irgendwie auseinandergehen. Aber für den Moment ist es cool und wir haben was voneinander und können uns gegenseitig irgendwie befruchten. Ja, ich war bei French Dispatch ja eher so ambivalent. Und wenn ich mich richtig erinnere, gehörte die Episode eher zu denen, die ich so ein bisschen lame fand, weil sie zu viel darauf konzentrieren, ihm bei seinem Motorradfahren zu folgen und wir relativ wenig über sie erfahren. Wenn ihr wissen wollt und zuhören wollt, wie Plor French Dispatch nicht versteht, könnt ihr euch diese Folge anhören. Wir haben darüber gesprochen. Mein Platz 1. Dein Platz 1? Tatsächlich auch, wie ich jetzt feststellen muss, gerade wo ich es auf Wikipedia vor mir sehe, eine Frau, eine Schauspielerin, die jünger ist, als ihre Rolle angelegt ist, und zwar Claire Underwood. Robin Wright als Claire Underwood in House of Cards, die erst während diese Serie gelaufen ist, die 50 überschritten hat. Ah, ja, ja. 2013 hat die Serie gestartet, da war sie 47 und dann ist sie im Laufe der Serie über 50 geworden. Mhm. Also natürlich auch unglaublich sexy im Zusammenspiel mit ihrem Mann. Ja. Großartige Rolle, auch wirklich ihr Sexappeal wird sehr stark auch eingesetzt für auf einer Handlungsebene und wie sie damit umgeht und wie sie als gleichzeitig aber auch starke Frau ist und mächtige Frau und ein gutes Beispiel dafür, wie man einer Rolle Sexappeal geben kann, einer Frauenrolle und sie trotzdem nicht zum Objekt macht, sondern sie trotzdem als starke Protagonistin Dinge tun lässt. Ja, und man muss ehrlich sagen, dass ein großer Teil des Sexappeal ihrer Person vor allem aus der Stärke kommt. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also wenn sie nicht diese Stärke hätte und diese Klarheit in der Figur und genau wüsste, wo sie hin will und was sie will und wie sie das erreicht, dann wäre sie nicht halb so sexy. Ja. Also, und da brauchst du keinen Fetisch für, um das toll zu finden. Also, das ist einfach. Oh Gott. Wir haben Gott sei Dank, wir haben es geschafft bei diesen Top 3 jeglichen Fetisch und Ecken, die es so in der Porn-Region gibt, zu umschiffen. Und darum machen wir jetzt zu. Ich möchte auf meinem Platz 1 noch eine Pornodarstellerin unterbringen. Nein. Okay, gehen wir wieder zurück in den Film. Das war unsere Top 3. Wir sind bei unserem Abschluss, würde ich sagen. Ja, es gibt nicht mehr viel zu sagen, glaube ich, oder? Also der Film hat sehr unterhaltsame Momente. Ich finde ihn sehr, sehr witzig streckenweise. Aber natürlich fällt er ganz oft auf die Schnauze für mich, aus bekannten Gründen. Und ich würde vielleicht trotzdem eine Sehempfehlung ausgeben, um einfach das Stück Geschichte, was es ja geworden ist, irgendwie mitzuerleben, aber wirklich kritisch zu hinterfragen und auch zu wissen, warum Generationen auch danach noch geglaubt haben, ich muss ein Nein einer Frau nicht akzeptieren, sondern kann ihr einfach hinterhersteigen und sagen, du willst das doch auch. Ich werde sie heiraten, sie weiß es nur noch nicht. Ach du Scheiße, Kotzbrech. Ich glaube, ein sehr starker Film, der ist es auch aus unserer moralischen Perspektive wert ist, nochmal neu entdeckt zu werden und vor allem nochmal stärker interpretiert zu werden mit den Fragezeichen, die er mit sich trägt und mit seiner Kritik, die er in sich hat, die manchmal ganz gut unter der Oberfläche verborgen ist, die aber spannend ist herauszukehren, vielleicht auch um ein bisschen mehr zu verstehen, wie diese Generation tickt und was da passiert ist und warum viele sagen, dass diese Generation so geendet ist, wie sie jetzt geendet ist. Mhm. Und der Wenn man ein bisschen schaut, was man dann auch rausfinden kann, glaube ich, auch in einem Setting, Interpretationssetting unserer Zeit nochmal neue Impulse geben kann und tatsächlich nochmal spannend in den Diskurs eingebracht werden kann. Gerade trotz und gerade wegen seiner Schwächen. Na, wir haben ja jetzt einen Diskurs aufgemacht dafür und es hat sich ja schon gelohnt. Also insofern. Ja, auf jeden Fall. Und unabhängig davon auf jeden Fall ein Meisterwerk, was visuelle und auditive Inszenierung betrifft und auch ein Musterbeispiel für, wie der Film der damaligen Zeit neue Wege eingeschlagen hat. Mhm. Ja. Ja. Johannes. Ich danke dir, dass du mir diesen Film empfohlen hast. Das war ein harter Kampf heute. Sorry, ich bin noch ein bisschen krank. Ein sehr harter Kampf war das heute. Ja, aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Ich danke für den Film. Ich bin sehr gespannt, was wir als nächstes machen. Habe ich schon was für dich? Nein, ich glaube, ich habe noch nicht. Ich muss noch ein bisschen überlegen. Ich muss gespannt sein. Wenn ihr wissen wollt, was Johannes für mich hat, bleibt kurz dran. Wir machen jetzt eine kleine Zigarettenpause. Währenddessen läuft das Outro und danach kommt Johannes mit einem Filmvorschlag für mich für nächste Woche. Sehr schön. Bis dann. Bis dann. Ciao. Bleibt gesund. Jetzt einfach, ne? Ja. Dann ihr habt die Diskussion verpasst, die wir jetzt hatten. Johannes, du musst mir jetzt sagen, was ein Girls' Night-Film ist. Was ist ein Girls' Night-Film? Ach du Scheiße, jetzt muss ich das definieren. Also nur kurz zur Aufklärung. Ich hatte den Eindruck, dass wir dringend einen Girls' Night-Themenabend machen sollten. Und jeder muss einen Girls' Night-Film vorschlagen. Und ich habe eine Liste gemacht von Dingen, die mir sinnvoll erscheinen für einen Girls' Night-Abend. Also unter Girls' Night-Abend stelle ich mir natürlich vor, dass so 4, 5 Freundinnen sich treffen mit, weiß ich nicht, Eis oder so ins Bett kuscheln und sagen, komm, die eine hat am besten noch Liebeskummer oder so und deswegen treffen sie sich überhaupt. Und das ist ein ganz blöde Stereotyp gerade und ich glaube, ich würde sagen, du klangst noch nie so männlich wie in diesem Moment. Entscheidung. Ich weiß nicht, das ist so, ich habe gedacht, vielleicht wäre das ganz gut. Und wir als männliche Dudes in Mitte, Ende 30 sollten unbedingt dieses Thema auch noch kapern, damit das auch uns gehört. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wir sollten Girls' Night-Filme gucken, oder nicht? Okay, du hast schon einen Girls' Night-Film ausgesucht. Ja, ich würde Pitch Perfect nehmen. Ihr dürft mir gerne widersprechen, wenn ihr das Gefühl habt, dass das kein Girls' Night-Film ist, aber ich habe ihn als Girls' Night-Film erlebt, insofern. Ja. Ich kämpfe noch ein bisschen. Du kämpfst noch ein bisschen. Immer noch mit meiner Wahl. Ich habe zwei Wünsche. Ich will für die Eröffnung beider Episoden, wenn wir das durchziehen, will ich Girls' Night Songs haben von dir auf der Ukulele. Oh nein. Und zwar das erste ist Girls Just Want to Have Fun. Oh, okay. Und das zweite ist Like a Virgin. Ich möchte, dass die Episoden mit diesen Liedern anfangen. Du darfst selbst entscheiden, welche Episode mit welchem Lied. Okay. Aber du musst die vorher mit Ukulele einstudieren. Oh Mann. Okay, ich gebe dir mal ein paar Filme als Vorschlag. Du kannst auf einen draufspringen. Wie wär's mit Legally Blonde? Das ist ein Girls' Night Film. Ja. Der setzt sich sehr gut fahren. Devil Wears Prada. Das ist so ein, du weißt schon, du kennst den Film. Ich würde die Powerpuff Girls mit reinnehmen, einfach weil die... Das ist eine Serie. Ich fand die total süß als Kind und weiß nicht, wie feministisch wertvoll diese Serie ist, aber ich glaube nicht so sehr. Das wurde ziemlich, ziemlich zerrissen von Feministinnen, soweit ich mich erinnere. Ja, okay. Mach mal weiter. Love Actually, eine typische Rom-Com, die sehr in diese Richtung... Nicht schon wieder Richard Curtis. Ja, du hast recht. Das sollten wir lassen. Little Woman, ein bisschen die Empowerment-Version wahrscheinlich. Ich habe den Film allerdings nicht gesehen. Ich weiß nur das, was ich so vom Hörensagen habe. Dann hätten wir Schlaflos in Seattle. Mhm. Lady Dann sind wir bei den Klassikern, ne? ja, genau. Lady Bird wurde mir noch anempfohlen. Ich weiß aber nicht, was der zu bieten hat, groß. Lady Bird ist großartig. Ah, okay. Romeo und Julia wäre noch als Möglichkeit. Auch schon ein wieder Shakespeare? Ja, okay, so Shakespeare. Okay. Moulin Rouge. Wie wäre es mit Moulin Rouge? Das ist ein Musical. Viel Romantik und sehr viel. Das, was am ehesten die Stereotype, die ich gerade enforce, unterstützt. Hätte Shakespeare im 20. Jahrhundert gelebt, hätte er wahrscheinlich Moulin Rouge geschrieben. Weiter. Ja. Das stimmt vielleicht. Twilight. Ja, okay. Ich krieg bestimmt jetzt von ganz, ganz, ganz vielen weiblichen Zuhörerinnen einen auf den Deckel und ganz viel böse Post. Schreibt mir ruhig, kein Problem, ich kann damit klarkommen und ja, es tut mir so leid, was ich hier gerade mache. Und ich hatte auf der Liste Pitch Perfect, was ich nehmen würde, weil ich den wirklich gut fand. Easy A, weiß gerade nicht, wie der auf der Liste gelandet ist, ich kenne ihn nicht. Und When Harry Met Sally. Okay. Also Little Women fände ich ganz spannend, weil das von Greta Gerwig ist, aber mir ist gerade noch eine andere Idee gekommen und ich brauche ganz kurz, um den zu finden. Derweil könnt ihr vielleicht eure bösen E-Mails schreiben und so und vielleicht einfach dazu schreiben, was euch denn einfallen würde als Girls' Night Filme. Ah ja, die Stimme aus dem Off sagt Twilight. Twilight. Ich habe Dirty Dancing reingebracht, das ist mit wenig Begeisterung aufgenommen worden. Ja, oh Gott, der ist so, weil ich dachte, da würde ich nur so durchleiden. Klassiker, Klischee, Girls Night. Ich glaube, ich will was nehmen, was so ein bisschen mehr Empowerment ist. Ja. Und zwar, da ist er. Genau, diese Regisseurin habe ich gesucht, Sally Potter. Weißt du, warum ich gegen Dirty Dancing bin? Weil das schon gemein genug ist, dass man so ein Klischee aufmacht von Girls' Night und dann auch noch den Klischeefilm zu nehmen, der wahrscheinlich ganz viele Leute die Faust gen Himmel recken lässt und sagen, nein, um Gottes Willen, so läuft das nie ab. Deswegen will ich da nicht auch noch raufhüpfen. Wir versuchen einen Gegenentwurf. Wir versuchen es. Und zwar hat Sally Potter im Jahr 2012 einen Film gedreht, der wirklich gut war. Der heißt Ginger and Rosa. Aha. Und handelt von zwei Teenagern in den 60er Jahren, die im politischen Protest unterwegs sind und dann sich aber entfremden. Ich glaube, weil eine Affäre mit dem Vater von der anderen anfängt. Es ist auf jeden Fall, es ist also, ja. Ich glaube, das ist ein guter Gegenentwurf zum Klischee von Dirty Dancing, wenn Harry met Sally und so weiter. Okay. Ich nehme Ginger and Rosa aus dem Jahr 2012 von Sally Potter. Okay, und das ist aber auch ein Film, den man als Girls' Night, du musst ihn verteidigen, als Girls' Night Film. Ich muss ihn als Girls' Night Film verteidigen. Ich werde es versuchen. Ja? Weiß es nicht mehr so genau, aber ich glaube schon. Okay. Ich glaube, das haut hin. Sonst kriegst du Strafarbeiten. wenn du sagst, dass er nicht hinhaut, dann werde ich für die darauffolgende Episode Dirty Dancing nehmen. Alter, du musst die Strafarbeiten machen, nicht ich. Na dann, okay. Dann, aber in der Episode muss ich dann Dirty Dancing verheiraten, warum man den nicht ironisch gucken, also warum man den auch ohne Ironie gucken kann als großartigen Empowerment-Film. Ja, das wirst du wiederum verlieren und dann musst du wieder irgendwas und dann machst du irgendwelche Scheiße. Aber aber Schlaflos in Seattle? Ja, okay. Also antifeministischer geht's, glaube ich, nicht. Ja. Okay, gut. Wir nehmen deinen Vorschlag. Genau, nächste Woche gibt es Pitch Perfect. Die Woche darauf gibt es Ginger and Rosa und Johannes singt für euch Girls Just Want to Have Fun und das habe ich like schon vergessen. Und Like a Virgin. Mhm. Okay. Bis dann. Ciao. Ciao. Und verzeiht uns diese Idee. Meine Güte, was hat mich geritten?